Anfang aus systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Anfang aus systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten, nebst Angabe ihrer Gewinnung, Zubereitung und Anwendung. Zusammengestellt und populär bearbeitet von Franz Damanz, ordentlichem Mitglied des Landwirtschaftlichen Vereins von Baden. Zweite, stark vermehrte und völlig umgearbeitete Auflage. Karlsruhe, Verlag der Christian Friedrich Müllerschen Hofbuchhandlung, 1835. Motto: Der Dünger ist das Element, das wahre Lebensprinzip der ganzen Landwirtschaft. Josef von Hasi. Widmung: Seiner Hoch- und Wohlgeboren, dem Freiherrn Friedrich von Elrichshausen, Kammerherrn seiner Hoheit des Herrn Markgrafen Wilhelm von Baden, Grundherrn von und zu Meisenhelden, Direktor des Landwirtschaftlichen Vereins von Baden und Mitglied mehrerer agronomischen Gesellschaften, widmet diese Blätter aus vorzüglicher Hochachtung und Dankbarkeit der Verfasser. Vorrede zur ersten Auflage. Von allen Aufgaben, deren Lösung für den Landbau von Wichtigkeit ist, ist keine von so hoher Bedeutung als die, welche sich auf die Gewinnung und Zubereitung des Düngers bezieht. Die Natur desselben, die Art seiner Zusammensetzung, seine Eigenschaften und Eigenheiten, seine Zuträglichkeit für diese oder jene Art von Boden oder Pflanzen, sind ebenso viele Fragen und Aufgaben, deren Lösung nur wenige Landwirte vollkommen gewachsen sind, da die größere Zahl derselben noch nicht gehörig über diesen so wichtigen Zweig des Landbaus aufgeklärt ist. Diesem Mangel an Aufklärung ist es auch zuzuschreiben, dass man bis jetzt meistens nur den Stallmist als eigentlichen Dünger ansah, dass andere Arten nur sehr schwer Eingang fanden und man wieder andere, trefflich düngende Stoffe übersah. Ja, diese Unkenntnis ging so weit, dass man behaupten konnte, jene anderen Düngerarten trügen nicht einmal die Transportkosten aus. Diese Irrtümer und diese Unkenntnis fangen aber, dank sei es dem Verein und ihren Bemühungen, an, in neuerer Zeit zu verschwinden. So ist man denn auch schon auf andere Düngemittel aufmerksam geworden, vielleicht veranlasst durch den stets fühlbareren Mangel an Stallmist und die zunehmende Bevölkerung. Viele treffliche Düngerarten sind jedoch dem Landmanne noch unbekannt. Auch sieht man noch täglich, wie viel Dungmaterial auf eine nicht zu verantwortende Weise dem Verderben preisgegeben wird, das, gesammelt und gehörig benutzt, reichlich Früchte tragen könnte. Solche Irrtümer so viel als möglich zu berichtigen, auf unbekannte Düngerarten bessere Gewinnung, Zubereitung und Anwendung derselben aufmerksam zu machen, sind der Zweck dieser Blätter. Ich habe mich so viel als möglich bemüht, nur das anzuführen und hier aufzunehmen, was von wirklich erprobtem Nutzen ist und dessen Anwendbarkeit sich durch Versuche herausgestellt hat. Natürlich war es, dass ich hier die Aufzählung der chemischen Bestandteile der Düngerarten wegließ, da sie dem schlichten Landmanne unverständlich und von keinem Nutzen sind, und nur das für ihn Interesse hat, zu wissen, ob, inwiefern, wann und wo jede Art von Dünger anzuwenden ist. Ich ließ daher auch solche Düngerarten weg, die für unser Land nicht zu haben oder nicht anwendbar sind, hoffe aber dadurch der Vollständigkeit keinen Eintrag getan zu haben. Die von mir hauptsächlich benutzten Werke sind Schwerts praktischer Ackerbau, Behrens Düngertheorie, von Hassi über den Dünger, Schnee allgemeines Handbuch der Land- und Hauswirtschaft, Leuchs Düngerlehre, Laudons Enzyklopädie, Geiers Landwirtschaft, Raus Landwirtschaft, Raus Pfälzer Landwirtschaft, die landwirtschaftlichen Blätter von Baden, Hessen und Nassau, die Allgemeine Zeitung für Landwirtschaft, Jebens Bemerkungen, Schindler, das Tonbrennen, die Möcklinischen Annalen und so weiter. Das Journal d'Agriculture des Pays-Bas, Annales de la Société Royale d'Agriculture, Bulletin des Sciences Agricoles, Korrespondenzblatt des Landwirtschaftlichen Vereins von Württemberg, Landwirtschaftliche Berichte aus Mitteldeutschland, Neues Wochenblatt des Landwirtschaftlichen Vereins von Bayern und andere mehr. Andere wichtige Notizen verdanke ich der Güte des Freiherrn von Elrichshausen, die alle praktischen Wert haben, da sie sich auf den Gütern ihrer Hoheiten, der Herren Markgrafen, gemachten Versuche gründen, und wofür ich diesem Herrn hier öffentlich meinen verbindlichen Dank sage. Karlsruhe im Juli 1833, der Verfasser. Vorwort zur zweiten Auflage. Nicht gegen meinen Wunsch, aber früher, als ich hoffen durfte und zu erwarten berechtigt war, sehe ich mich zur Bearbeitung einer zweiten Auflage des vorliegenden Werkchens veranlasst. Wenn etwas imstande ist, die Arbeit und die Mühe, die man an irgendein wissenschaftliches Produkt aufgewendet, in reichem Maße zu lohnen, so ist es der Anklang, den es in der Welt findet. Nur die Hoffnung auf diesen feuert jeden zu solchen Arbeiten an und gibt ihm auch in den schwierigsten derselben Fleiß und Ausdauer. Und dieser Anklang, auf den ich nur schüchtern hoffte, hat sich durch den raschen Absatz der ersten Auflage faktisch ausgesprochen und verleiht mir auch jetzt den Mut, der agronomischen Lesewelt dies Werkchen in fast erneuerter Gestalt vorzuführen. Die erste Auflage hat sich in Ländern und Gegenden verbreitet, wie namentlich nach Südösterreich, Ungarn, Ostpreußen und Russland, auf die sie anfänglich nicht berechnet war. Es blieben daher, wie in der Vorrede zu derselben bemerkt, in jener mehrere Artikel weg, die ich in der jetzigen nachzutragen nicht versäumt habe, da selbige, wenn auch nicht für unser Land oder Nachbarstaaten, doch für entferntere Länder von Nutzen sein dürften. Unter den Beurteilungen, die mir bis jetzt über diese Schriften zugekommen, äußern einige ihre volle Zufriedenheit unbedingt, andere nur bedingt, indem sie teils die Einteilung angriffen, teils auch manche Lücken und Unrichtigkeiten verspüren wollten. So sehr mich einerseits der Lob der Ersteren erfreute, so wenig kränkten mich die Bemerkungen der Letzteren. Im Gegenteil, ich kann denselben nur Dank wissen, mir Mittel an die Hand gegeben zu haben, in dieser Auflage das Fehlerhafte zu verbessern und die Lücken ergänzen zu können. Die Einteilung, die mir eigen ist, behielt ich aber bei, teils schon aus Liebe zu meiner eigentümlichen Ansicht, teils auch, weil alle dagegen gemachten Bemerkungen zur Änderung meiner Überzeugung unzulänglich waren. Überdies kommt es bei praktischen Lehrbüchern weniger auf die Form als auf den Gehalt an. Und ist der letzte von Wert, so ist die erstere etwas nicht so Wesentliches. Wollte man aber, wie in einer Beurteilung verlangt wird, die Düngerarten nach ihrer Wirklichkeit klassifizieren, so ginge dies schon deshalb nicht an, weil diese Wirksamkeit zu relativ ist und man so für jedes Land, ja für jede Gegend eine andere Einteilung treffen müsste. Was aber die Stellung der einzelnen Kapitel betrifft, veranstaltete ich die verlangten Veränderungen. Auch in den Unterabteilungen ist eine andere Reihenfolge eingetreten, so dass jene Düngemittel zusammengestellt wurden, die ihrer Natur nach mehr zueinander gehören. Die Zahl der einzelnen Düngerarten wurde in dieser Auflage um viele vermehrt, da, wie oben gesagt, dies Werkchen seiner Bestimmung nach nicht auf Baden allein beschränkt sein soll. In den einzelnen Arten wurde das problematische oder nicht gehörig Erprobte weggelassen und durch das ersetzt, was sich durch Versuche und Erfahrung als bewährt gezeigt hat. In Bezug auf Maß und Gewicht ist in dieser Auflage alles nach neubadischem Maße bestimmt worden. was auch für das Ausland geeigneter ist, weil dadurch eine bessere Übersicht des quantitativen Verhältnisses gegeben und die Reduktion in jedes andere Maß leichter zu bewerkstelligen ist. Wenn ich schon bei der Bearbeitung der ersten Auflage dem Freiherrn von Elrichshausen für seine gütige Unterstützung großen Dank schuldig war, so ist dies bei der jetzigen Auflage noch in viel höherem Maße der Fall, was nur immer langjährige Erfahrung, der praktische Blick eines der ersten Agronomen Badens und Resultate von Versuchen Gutes in sich schließen können, teilte er mir freundschaftlich mit, und das Werkchen mag schon durch den Umstand, dass ein so ausgezeichneter Agronom seine Erfahrungen und Ansichten ihm nicht vorenthielt, bedeutend gewonnen haben. Ich wiederhole daher hier diesem hochgeehrten Herrn meinen verbindlichsten und wärmsten Dank für seine große Güte und vielfache Bemühung. Karlsruhe im Juli 1835, der Verfasser. Einleitung. Unter Dünger verstehen wir im Allgemeinen alles, was in den Boden gebracht, das Wachstum der Pflanzen befördert. Insbesondere aber nennen wir alles das Dünger, was im Boden die Pflanze nährt und ihr Wachstum begünstigt. Oder mit anderen Worten, Düngen heißt im engeren Sinne, die Erde, in welcher Pflanzen wachsen sollen, durch verschiedenartige Zusätze fruchtbarer machen. Diese Zusätze sind mannigfaltiger Art, je nachdem sie von Tieren oder Pflanzen oder von beiden zugleich oder von Erdarten abstammen. Die Düngerarten zerfallen daher nach unserer Einteilung in 6 Abteilungen. Erstens Düngerarten, die bloß aus dem Tierreiche kommen oder animalischer Dünger. Zweitens Düngerarten, die bloß aus dem Pflanzenreiche kommen oder vegetabilischer Dünger. Drittens Düngerarten, die aus dem Tier- und Pflanzenreiche zugleich stammen oder animalisch-vegetabilischer Dünger. Viertens Düngerarten, die aus flüssigen Stoffen bestehen, flüssiger Dünger. Fünftens Düngerarten, die aus dem Erdreiche stammen oder mineralischer Dünger. Und endlich sechstens Düngerarten, die aus allen Reichen zusammengesetzt sind oder Mengedünger. Diese Haupteinteilungen zerfallen wieder in die einzelnen Unterabteilungen und Unterarten, die wir der größeren Deutlichkeit und besseren Übersicht wegen auch zugleich, um als Register zu dienen, der Reihe nach einzeln aufzählen. Kapitel 1 Animalische Düngerarten. 1. Das Blut. A. Flüssiges Blut. B. Getrocknetes Blut. Blutpulver. 2. Die Knochen. A. Knochensplitter, B. Knochengalerte. 3. Äser oder tote Tiere. 4. Abfälle von Leimsiedern, Drechslern, Kammachern und so weiter. A. Hornspäne, B. Klauen und Hörner, C. Hautabschabsel, D. Lederabgänge, E. Federn, F. Haare, G. Borsten, H. Wolle und wollene Lumpen, I. Degras und Tran. 5. Maikäfer, 6. Fische. Kapitel 2 Vegetabilische Düngerarten, grüne Düngung. 1. Besonders dazu angesäte Pflanzen. A. Die Lupine oder Wolfsbohne. B. Der Spörgel. C. Die Wicken. D. Die grauen Erbsen. E. Der Buchweizen. F. Der Reps, Rübsen. G. Halmfrüchte, H. Rüben, I. Klee, K. Ginster oder Genft, Friemenkraut. 2. Pflanzenüberreste. A. Unkräuter, B. Kartoffelkraut, C. Gemüsekraut, D. Rübenblätter, E. Laub, F. Abfälle von Hanf, Lein, Tabak etc. G. Rasen, H. Stoppeln, I. Heubodenabfall. K. Scheunenauswurf, L. Sägemehl, M. Malzstaub und Malzabgang, N. Nadeln. 3. Heide- und Fahrenkraut, 4. Schilf, 5. Seetang, 6. Kalipflanzen, 7. Torf, 8. Grabenschlamm, Moder, 9. Wasserlinsen, Zehntens, Trester. A. Öltrester oder Ölkuchen. B. Obsttrester. C. Weintrester. Elftens, Lohrückstand. Zwölftens, Ruß. Dreizehntens, Asche. A. Ascher, Escherich, Seifensiederasche. B. Herdasche. C. Pottasche. D. Salpetersiederasche. E. Braunkohlenasche. F. Braunkohlenmulmasche. G. Torfasche. Kapitel 3. Animalisch-vegetabilische Düngerarten. 1. Menschenkot. 2. Taubenmist. 3. Guano. 4. Geflügelmist. 5. Gänsemist. 6. Kaninchenmist. 7. Ziegenmist. 8. Schafmist. 9. Pferdemist. 10. Esel, Maulesel und Maultiermist. 11. Rindviehmist. 12. Schweinemist. Kapitel 4. Flüssige Düngerarten. 1. Harn, Urin. A. Frischer Harn. B. Fauler Harn. 2. Pfuhl oder Jauche. 3. Gülle. 4. Das faule Röstwasser. 5. Seifenwasser. Kapitel 5. Mineralische Düngerarten. 1. Gips. A. Natürlicher Gips. B. Künstlicher Gips. 2. Kalk. 3. Salzsaurer Kalk. 4. Gebrannter Muschelkalk. 5. Kreide. 6. Kalkkies. 7. Straßenkot. 8. Steinkohlenasche. 9. Salzabfälle. A. Salz. B. Pfannenstein. C. Dornstein, Dornschlag. D. Pfannenschlamm. E. Salzasche. 10. Salpeter. 11. Gebrannter Ton. 12. Alte Wände. 13. Mergel. 14. Muschelmergel. 15. Teichschlamm. 16. Ziegelmehl. 17. Glas. Kapitel 6. Menge Dünger, Düngergemenge. 1. Menschenkotgemenge. 2. Pferdemistgemenge. 3. Hahn- oder Jauchegemenge. 4. Lohgemenge. 5. Ölkuchengemenge. 6. Rußgemenge. 7. Torfgemenge. 8. Holzaschengemenge. 9. Torfaschengemenge. 10. Pottaschensiederlaugegemenge. 11. Seifensiederlauge. 12. Salzaschengemenge. 13. Seifensiederaschengemenge. 14. Kalkgemenge. 15. Mergelgemenge. 16. Salzgemenge. 17. Salzwasser. 18. Braunkohlenmulmgemenge. 19. Teichschlammgemenge. 20. Allgemeines Düngergemenge oder Kompost. Schluss. Ende von Anfang. Kapitel 1. Animalische Düngerarten. Aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten. Von Franz Damans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unter animalischen Dünger begreifen wir jenen Dünger, der aus tierischen Stoffen besteht und sich deshalb viel schneller und leichter zersetzt als die anderen Düngemittel. Zu diesen rechnen wir das Blut der Tiere, ihre Knochen, Äser und verschiedene andere tierische Abfälle und Überbleibsel. Schon früh wurde die Wichtigkeit dieser Stoffe anerkannt und gewöhnlich nahm man an, diese Düngemittel brächten eine desto größere Wirkung hervor, je mehr sie solcher Stoffe enthielten. Von allen diesen steht hinsichtlich der Kraft und Wirkung oben an. 1. Das Blut. Das Blut enthält eine gewisse Menge aller der Hauptteile, die man in anderen tierischen Stoffen findet. Es ist daher als guter Dünger anzusehen und an seiner Brauchbarkeit nicht zu zweifeln. Man zweifelte auch nie daran, nur stand seiner häufigeren und besseren Benutzung bis jetzt wahrscheinlich die Schwierigkeit des Aufbringens und Nachlässigkeit im Wege. Das Blut wird bisher flüssig oder trocken, in Pulverform, angewendet, welche beide Arten wir hier genauer betrachten wollen. A. Flüssiges Blut. Schon seit undenklichen Zeiten wurde das flüssige Blut zum Düngen verwendet, und man benutzte es vorzüglich zu Bäumen, deren entblößte Wurzel man damit begoss. Diese Art, das Blut als Dünger anzuwenden, ist jedoch im Großen schwierig, teils der Masse wegen, teils schon, weil es flüssig ist. Man dachte daher auf eine andere Bereitungsart und kam so auf B. getrocknetes Blut, Blutpulver. Um dem Blute diese Form zu geben, wird es zuerst mittels Einkochens getrocknet und dann zu Pulver gestoßen. In diesem Zustande lässt es sich viel leichter zerteilen und kann mit größerer Leichtigkeit und Sicherheit auf die Felder gebracht werden. Ein weiterer Vorzug ist, dass es in dieser Gestalt viel weniger Raum einnimmt, da ein Pfund Blutpulver gleich ist 4 Pfund flüssigen Blutes. Über die Kraft und Wirksamkeit desselben möge Folgendes dienen. 1 Pfund Blutpulver ist gleich 72 Pfund Pferdedünger. Also ist eine Fuhre Blutpulver so viel wert als 72 Fuhren Pferdemist, ohne dabei zu berechnen, dass an Transportkosten bedeutend gespart wird. In Paris und einigen französischen Kolonien werden schon jährlich über 100.000 Pfund dieses Blutpulvers verwendet, wobei zugleich dargetan ist, dass es allen Pflanzengattungen zuträglich ist. Man nimmt dann für die in Furchen stehenden Pflanzen und Weinstöcke 750 Pfund auf dem badischen Morgen, was also 100 Pfund zu 4 Gulden 40 Kronen gerechnet gleich 35 Gulden wäre. Da man nun auf die gleiche Morgengröße 54.000 Pfund Pferdemist führen müsste, so sieht man leicht ein, was hierbei erspart wird. Man kann das Blut auch mit getrockneter Erde vermischen, wodurch seine Verteilung auf dem Felde gleichmäßiger bewirkt werden kann. Da es, besonders bei Schlachthäusern, so leicht wäre, das abfließende Blut aufzufangen, statt es verloren gehen zu lassen, wie dies häufig geschieht, so wäre es sehr zu wünschen, dass man diesem Düngemittel die gehörige Achtsamkeit schenke und dessen Nutzen und Wert für den Landbau einsähe. Und dies umso mehr, als Haare und andere Abfälle in Schlachthäusern einen weiteren ausgezeichneten Dünger liefern. Zweitens, die Knochen. Die Knochen oder Gebeine der Tiere bestehen der Hauptsache nach aus phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk und aus tierischem Knorpel, wonach sie also eine vorzügliche düngende Kraft besitzen müssen. Man unterscheidet A. Knochensplitter. Die Erfahrungen, die man bis jetzt mit dem Knochenmehle in Deutschland gemacht, sind nicht sehr günstig ausgefallen. Oder widersprechen den Nachrichten aus England in den meisten Fällen durchaus. Herr von Elrichshausen teilte mir über diesen Gegenstand folgende gemachte Erfahrung mit. Während 15 Jahren, spricht er, habe ich zu verschiedenerer Zeit Düngung mit Knochenmehl vorgenommen und dieses Knochenmehl von verschiedenen Arten bezogen. Ich ließ es teilweise mit der Wintersaat einpflügen oder einecken, teils nach der Saat oder auch erst im Frühjahre oben aufstreuen. Ich wandte es im Frühjahre zur Gerste, auf die Luzerne, den dreiblättrigen Klee und die Wiesen an, wie im Sommer bei der Rebsaat. Größtenteils ergab sich kein Erfolg, in anderen Fällen wirkte es aber nicht mehr als Gips oder Asche, obgleich das Knochenmehl, das ich angewandt hatte, so fein als der Gips gemahlen war. Schwerz, dem ich dieses mitteilte, sagte mir, dass auch er gleich ungünstige Erfolge gehabt und war mit mir der Ansicht, dass nicht die Verschiedenheit des deutschen und englischen Bodens an den höchst auffallenden verschiedenen Ergebnissen die Ursache trage, sondern dass andere, noch nicht gehörig ausgemittelte Verhältnisse im Spiele sein dürften. Bei einer Sendung, die mir im Jahre 1834 für landwirtschaftliche Zwecke nach England ward, widmete ich meine Aufmerksamkeit auch diesem Gegenstande und ermittelte Folgendes. In Schottland wird die Knochendüngung noch stärker als in England betrieben, aber auch in diesem wird sie in allen Teilen des Landes, wo der Boden einigermaßen zusagt, angewandt. Das Material ist dorten sehr leicht zu erhalten, weil der Engländer beinahe bloß vom Fleische lebt und danach noch viel Knochen von den Kontinenten und aus Amerika eingeführt werden. Das Knochenmehl selbst als solches existiert gar nicht in England, sondern was wir darunter verstehen, sind bis auf einen Zoll zermalmte Knochen, welche man richtiger Knochensplitter nennen darf. Es kommen im Verkaufe zwei Sorten Knochensplitter vor. Die kleineren sind 1/4 bis 1/2 Zoll, die größeren 1/2 bis 1 Zoll groß. Man wendet diese Splitter nur auf trockenen, sogar auf sehr mageren Boden an, nie aber in niederen, sehr feuchten Lagen. Nach Angabe der englischen Landwirte haben die Knochensplitter auf Getreide, Klee und Gräser wenig unmittelbaren, vor Winter aber angewandt, gar keinen Erfolg. Der Engländer wendet die Knochensplitter nur im Frühjahre und dann nur zu Turnips, Rüben, insbesondere zu den schwedischen Rüben, Rutabaga, an, welche von Ende Mai bis Ende Juni gesät werden. Man trifft deshalb auch im Frühjahre vor den zahlreichen Knochenmühlen ganze Berge solcher Splitter angehäuft an. Die Fütterung des Rindviehs, der Schafe, der Schweine ist in ganz England auf die Turnips gegründet und sicher ist ein Sechstel von allem Lande, welches sich unter dem Pfluge befindet, mit dieser angebaut. Man sät die Turnips auf zweierlei Art, entweder breitwürfig oder mittels Sämaschinen in Reihen. In ersterem Falle düngt man das ganze Feld, im anderen Fall aber werden bloß die Furchen gedüngt, in welchen die Turnips zu stehen kommen. Einmal geschieht dies dadurch, dass man Furchen auswirft, in diese den Dünger legt, solche mit dem Pfluge wiederum zuwirft und dann die Saat bestellt. Ähnliches geschieht in Deutschland bei dem Legen der Kartoffeln. Die andere und die am meisten bei der Reihensaat übliche Düngungsart ist die mit Knochensplitter. Man bearbeitet zuerst das Feld sorglich, eckt es ganz eben und sät den Turnips-Samen zugleich mit Knochensplittern mittels der Sämaschine. Diese Maschine hat zwei Behälter. In dem vorderen, dem kleineren, befindet sich der Samen, in dem hinteren, dem größeren, die Knochensplitter. Hinter der Röhre, aus welcher sich der Samen entleert, befindet sich zu gleichem Zwecke eine für die Splitter. Beide zusammen werden dann mittels einer Vorrichtung an der Maschine mit Erde überdeckt. Man rechnet dabei 15 bis 25 Buschel Knochensplitter auf den Morgen. Ein Buschel ist gleich 25 Pfunden. Nimmt man nun 20 Buschel zu 1 Gulden 12 Kronen, so beträgt dies 24 Gulden für den Morgen, was auch der Steilmist kosten würde, ohne dabei den leichteren Transport der Knochen zu rechnen. Man hat Maschinen von einer bis zu 4 Röhren, die in der Bauart einfacher als unsere Reps-Sämaschinen sind, welche letztere sie umso mehr verdrängen dürften, als sie auch noch billiger sind. Fußnote: Seine Hoheit, der Herr Markgraf Wilhelm von Baden, lassen die Nützlichkeit einer solchen Maschine erkennend, solche gegenwärtig für ihre Güter aus England kommen. Fußnote Ende. Der Rübenbau hat bei uns die Bedeutung nicht wie in England, und die Knochensplitter werden bei uns aus dem einfachen Grunde auch nie ein so allgemeines Düngemittel als in England abgeben, weil uns nicht so viel Material zu Gebote steht. Aber in einzelnen Fällen dürfte die Knochensplitterdüngung doch von Bedeutung werden, wie auch der Gebrauch jener Maschine, die man in England zum Ausstreuen anwendet, da wir im Besitze von viel Gips und Holzasche die Rebsaat auf diese Weise mehr als früher sichern könnten. Fassen wir nun obiges zusammen, so ergibt es sich: Erstens, dass der Engländer das Material wohlfeiler verarbeitet als der Deutsche, der es in Pulverform darstellt. Zweitens, dass der Engländer wiegliche und unverkennbare Knochen erhält, während der Deutsche unter dem sogenannten Knochenmehle nur zu oft Gips, Straßenkot und anderes mehr miterhält, was dann ohne Wirkung bleibt oder doch nur eine sehr unmerkliche äußert. Drittens, dass der Engländer ein ganz anderes Verfahren beobachtet, weshalb man sich auch nicht wundern darf, dass beide Nationen so verschiedenartige Erfahrungen gemacht haben. Viertens, dass sie kein Unkraut erzeugen und fünftens, dass 10 Zentner Knochensplitter, eine Rosslast, ebenso gut zur Düngung eines Ackers reichen als 8 vierspännige Wagen Stalldung, wodurch also bedeutend an Transportkosten und Zeit erspart wird. Es war umso nötiger, die falsche Anwendung dieses Düngemittels in Deutschland zu berichtigen, als zu viele landwirtschaftliche Schriften, von Englands Beispiel verleitet, ohne genaue Kenntnis der Verfahrungsart, dasselbe über alle Maßen anpriesen und so die praktischen Landwirte zu Versuchen bewogen, deren Resultate nirgends glücklich ausfielen. Eine andere Benutzungsart der Knochen ist die B-Knochengalerte. Man hat sie bis jetzt nur als Düngung für Obstbäume empfohlen, wo sie von großer Wirkung sein soll. Man erhält sie, wenn man zum Beispiel einen Scheffel Knochen in 500 Pfund Wasser so lange in einen Kessel kocht, bis sie weich werden, wodurch der Knochenknorpel sich in eine Galerte verwandelt. Das Weichwerden der Knochen erzweckt man durch Zusätze von Säuren. Von dieser Galerte rechnet man dann 18 badische Scheppen auf dem Baum und gießt dieselbe, nachdem sie vorher gehörig mit Wasser verdünnt wurden, an die entblößten Wurzeln der Bäume. Über den Erfolg dieser Düngung, ihrer Wohlfeilheit oder Kostbarkeit hat man noch zu wenig Versuche. Sie lässt sich daher nicht unbedingt empfehlen. Drittens, Äser oder tote Tiere. Die Art, wie diese Äser gemeininglich behandelt werden, ist ebenso fehlerhaft als nachteilig. Denn wenn dem Landmann ein Stück Vieh fällt, lässt er es entweder zum Schindanger schleppen, bei Bäumen eingraben oder wirft es gar in stehendes oder fließendes Wasser. Verfolgt ein Aas an der Luft, so wird die Luft dadurch verpestet. Durch das Einscharren an Obstbäumen schadet man diesen durch Zuführung einer zu großen Menge von Nahrungsteilen und die Verwesung im Wasser schadet dem Vieh, das an demselben getränkt wird. Diesen Nachteilen auszuweichen, sollte man entweder dem selbst erfolgenden Absterben kranker und hoffnungsloser Tiere zuvorkommen oder die Gefallenen besser benutzen. In den Niederlanden, wo man in der Düngerbereitung sehr voraus ist, werden abgelebte Pferde auf den Märkten abgekauft, getötet und bis zu ihrer Zersetzung in Gruben aufbewahrt. Es sollte also auch bei uns und anderwärts jedes gefallene Tier in eigens angelegte Gruben geworfen, mit Kalk bestreut und dann über der Grube ein Erdhügel angebracht werden. Ist viel ungelöschter Kalk aufgestreut worden, so geht die Zersetzung rasch vor sich. Nun wird die Grube ausgeworfen, die Knochen zur Seite gebracht und der Auswurf mit guter Erde vermischt. Nimmt man 5 bis 6 Mal so viel Erde, als das Gewicht der Tiere beträgt, und mischt dann einen Teil Kalk darunter, so wird ihre Verfaulung der Erde so viel auflösbare Stoffe mitteilen, dass sie dann trefflich düngt. Dieser Haufen bleibt wenigstens einen Monat lang liegen, und vor dem Gebrauche sticht man ihn um, damit alles gehörig gemischt werde. Man streut diese Mischung über das zum letzten Male gepflügte Feld und bringt sie dann mit der Egge unmittelbar vor oder nach der Einsaat unter. Man bedient sich auch derselben zum Überstreuen der grünen Saaten im Frühjahre. Bei dem Aufbringen dieses Düngers hat man 2 Regeln zu beobachten. Erstens, man bringe ihn nur flach unter, da die Wurzeln der meisten Pflanzen oben hin auslaufen. Zweitens, man gebrauche ihn nie allein, da er zu nährend für die Pflanzen ist. Alles bisher Gesagte gilt ebenso von den Abfällen der Fleischerbänke. Viertens, Abfälle von Leimsiedern, Drechslern, Kammmachern und so weiter. Von diesen Abfällen unterscheiden wir A. Hornspäne. An Orten, wo es Horn- und Beindrechsler oder Kammmacher gibt, liefern die Späne einen sehr vortrefflichen Dünger. Der tierische Stoff in denselben löst sich langsam auf, da der erdige Teil die zu rasche Zersetzung und Auflösung verhütet und ihn hinsichtlich seiner Wirkung sehr lange andauernd macht. Deswegen zeigen sie auch meistens ihre Kraft und Wirksamkeit nicht im ersten, sondern zuerst in den folgenden Jahren, kommen also den künftigen Saaten zugute. Gewöhnlich werden sie mit etwas Stallmist vermengt und dann hauptsächlich zu Kartoffeln, Hopfen und zu den Weinbergen verwendet. B. Klauen und Hörner. Diese hornigen Teile der Tiere sind von vorzüglicher Wirkung und übertreffen hieran beinahe noch die Knochen, indem sie eine größere Menge zersetzbarer tierischer Stoffe enthalten. Die Hörner und Klauen, wovon besonders die letzteren für die Menschen von keinem Nutzen sind, sagen dem Graswuchse ganz besonders zu. Zu diesem Behufe werden sie in einiger Entfernung, 2 Schritte, voneinander in den Boden eingesteckt. Hierdurch wird der Graswuchs zunächst um ihren Rand schon im ersten Jahre üppiger und diese Wirkung verbreitet sich stets weiter, je mehr sich die Klauen und Hörner nach und nach auflösen. Bei dem Einstecken beobachte man die Regel, die Spitzen stets nach unten zu stecken. Dann sammelt sich in der Höhlung derselben Wasser, welches das Wachstum befördern hilft. Auf diese Art werden die meisten Bergwiesen in der Gegend von Heidelberg behandelt. In den Weinbergen werden diese Klauen und Hörner verkleinert, im Juli oder August eingestuft und dann der Weinberg in diesem Jahr nicht mehr behagt. E. Hautabschabsel und D. Lederabgänge. Diese Abgänge von Kürschnern, Gerbern und von verschiedenen Manufakturen geben einen sehr nützlichen Dünger. Der Gallertstoff, den jede Art von Tierhäuten enthält, eignet sich sehr zu allmähliger Auflösung und hält im Boden lange an, versorgt auch fortwährend die benachbarten Pflanzen mit Nahrung. Man sammelt diese Abgänge, verwahrt sie eine Zeit lang in der Erde und gebraucht sie lagenweise vorzüglich zum Hopfenbau, wo man dann 4 Pfund auf den Pflanzenstock rechnet. Ebenso bedient man sich ihrer zu Obstbäumen und Gartengewächsen. Fußnote: Unter 26 Düngerarten, mit welchen auf den Gütern seiner Hoheit des Herrn Markgrafen Wilhelm von Baden Versuche angestellt wurden, hatten diese Abgänge den besten und größten Erfolg. Fußnote Ende. Diese Abgänge haben, wie die Wolle, den Vorteil, die Feuchtigkeit zurückzuhalten. Noch besser werden sie in Haufen gebracht, mit Holzasche, Sägemehl und Kalk vermengt, bis sie ganz zerstört sind, dann mit Modererde vermischt und zum Überstreuen verwendet. E. Federn. Wenn wir hier von Federn sprechen, so meinen wir natürlich nur die, welche nicht zu Betten etc. gebraucht werden können. Man kann sie mit Vorteil als Düngemittel benutzen, indem man sie unterpflügt und rechnet dann 18 bis 22 Säcke voll auf den Morgen. Sie halten lange im Boden an, da sie nur äußerst langsam gären und lange unaufgelöst bleiben. Man bedient sich ihrer zu Hopfen, Korn, Lein und so weiter. Ihre Anwendung trifft man hauptsächlich im benachbarten Elsass an, wo sie gewöhnlich auf diese Düngung Weizen säen. F. Haare und G. Borsten. Diese beiden Stoffe haben dieselben Bestandteile wie die Knochen- und Hornspäne. Sie wirken also gerade wie jene, und wir können uns also hier auf selbige beziehen und dahin verweisen. H. Wolle und wollene Lumpen. Man wendet die Lumpen auch als Dünger an, allein sie lösen sich sehr schwer in Wasser auf und gären äußerst langsam. Man zerhackt sie in kleine Stücke und benutzt sie dann vorzüglich für Hopfen, wie in Nürnberg und England, zu Kartoffeln und Weinbergen, wie in Ettlingen, und zu Korn und Heu, wie in Frankreich. Andere streuen die wollenen Lumpen in die Schafstelle und tränken sie mit Jauche und manche vermischen sie mit Sägemehl, Asche oder Kalk, lassen sie bis zu ihrer Verrottung liegen und streuen sie dann, mit Dammerde gemischt, über die Felder. Noch gebraucht man sie zu Bäumen, indem man sie an die Wurzeln vergräbt und dort verfaulen lässt. Ebenso benutzt man das Auskehricht und die Abfälle der Werkstätten von Wollarbeitern und Wollfabriken. I. Degras, Degra und Tran. Das Degras ist jene Flüssigkeit, die der Weißgerber aus seinen mit Tran gefetteten und gewalkten Häuten, nachdem sie in einer schwachen Aschenlauge oder Kaliauflösung ausgewaschen worden, ausgepresst und abfließen lässt. Es ist also eine Art von Transeife, die, wenn man sie nicht für Rotgerber hat benutzen können, ein sehr gutes Düngemittel abgibt und noch besser wirkt als der Tran. Letztere wurde zuerst von den Engländern als Dünger benutzt und mit sehr günstigem Erfolge. Doch dürfen weder das De Gras noch der Tran unvermischt gebraucht werden. In England wurden sie mit Ackererde zu Haufen gebildet und behielten so ihre befruchtende Kraft mehrere Jahre nacheinander. Andere mischten sie mit Schlamm, Dünger und leichter Sanderde und Schutt, wendeten diese Haufen 5 bis 6 Mal um, wonach dann die Wirkung noch erfolgreicher war. 5. Maikäfer. Im Jahr 1833 wurde von Württemberg aus eine Art von Düngung empfohlen, die vieles für sich hat. Es ist die Düngung mit Maikäfern. Man empfahl von Dorten, dieselben zu zerstampfen und so als Dünger anzuwenden. Diese Idee wurde erfasst und auf den Gütern seiner Hoheit des Herrn Markgrafen Wilhelm von Baden ein Versuch anderer Art damit gemacht, der viel besser als die erste Art ist und von guten Folgen war. Man warf die täglich gesammelten Maikäfer in den Jauchenbehälter, ließ sie mit der Jauche gären und verwendete die gewonnene Masse gleich Kompost. Über die Art von Früchten, denen sie am meisten zusagen, ist bis jetzt noch nichts Bestimmtes bekannt, da noch zu wenig Versuche hierüber bestehen. Es ist freilich wahr, dass das Sechster bei dem Einsammeln stets auf 24 bis 30 Kronen kommen wird. Tun es aber die Kinder der Landleute, so fallen diese Kosten teilweise weg. Bleibt aber auch dieser Preis als Unkosten, so ist dennoch Vorteil dabei, da diese Tiere vertilgt, die Bäume von ihnen befreit und die so schädlichen Engerlinge dadurch vermindert werden, die so oft und so großen Schaden verursachen. Wir können also nicht umhin, der Benutzung dieser Tiere zur Düngung unseren vollen Beifall zu zollen. 6. Fische aus der See, aus Flüssen und Teichen. An der See bedient man sich häufig der Fische, welche in gewissen Jahreszeiten in großen Mengen ankommen und demnach leicht gefangen werden können, als Dünger, der sehr wirksam sein soll, wie es sich denken lässt. So in Küstengegenden von England, wo sie in einigen Strömen zu bestimmten Zeiten vom Meere her eindringen, gefangen und auf diese Art benutzt werden. Sie werden nur auf den Äckern gestreut und untergepflügt, und man lässt dieselben unter dem Boden sich zersetzen, da die Gärung sehr schnell vor sich geht. Nach einer Angabe des Lords Western zu Felix Hall in der Grafschaft Essex lässt derselbe im Spätherbste jeden Jahres nach badischem Maße 106. Fische, den 6. zu 10,5 Kronen, auf dem Morgen unterpflügen und die Fische 3 Stunden weit herholen. In anderen Sumpfgegenden Englands fängt man in den Sümpfen Stichlinge in solchen Mengen, dass sie einen großen Teil des Düngers für die an die Sümpfe grenzenden Länder liefern. Doch nicht frische Fische allein werden so benutzt, sondern auch verdorbene und verfaulte, namentlich Heringe, die in Fäulnis übergegangen, nicht mehr zu gebrauchen sind. Dass letztere Düngung, wie in Magdeburg, schöne Ernten hervorbringen müsse, lässt sich umso leichter denken, als außer den animalischen Stoffen auch noch das Salz wirkt. Ende von Kapitel 1. Animalische Düngerarten. Kapitel 2. Vegetabilische Düngerarten. Unter Abteilung 1 aus. Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten. Von Franz Damans. Vegetabilische Düngerarten. Unter diesen begreifen wir die Düngung mit Pflanzen oder Pflanzenüberresten, die, ohne durch den Leib der Tiere gegangen zu sein, der Erde zur Nahrung wiedergegeben werden. Zu dieser Art von Düngung rechnen wir hauptsächlich die grüne Düngung. Unter grüner Düngung verstehen wir die Art von Düngung, bei welcher gewisse Pflanzen im wilden Zustande oder besonders dazu ins Feld gesät, in der Mitte ihres Wachstums abgeschnitten oder unabgeschnitten untergepflügt werden, um so der Erde neue Nahrungsteile zuzuführen. Dieses Düngemittel ist schon von den Alten empfohlen worden und in Italien wird es seit undenklichen Zeiten mit großem Vorteile angewendet. In Deutschland sehen wir in neuerer Zeit auch veraltete Vorurteile schwinden und sowohl größere Gutsbesitzer als andere denkende Landwirte sich derselben bedienen. Allein die allgemeine Anerkennung und der allgemeine Gebrauch hat sich noch nicht sehr verbreitet, da über die Anwendbarkeit dieses Düngemittels wohl kein Zweifel mehr bestehen kann, so kommt es darauf an, zu zeigen, welche Pflanzen sich am besten hierzu eignen, welchen Boden die verschiedenen Arten am meisten zusagen, wann sie gesät und untergepflügt und endlich, wie sie behandelt werden müssen. Hierbei gelten folgende allgemeine Regeln. Die besten zur grünen Düngung geeigneten Pflanzen sind solche, erstens, die während der letzten Ernte und der folgenden Saatbestellung wachsen und blühen können. Zweitens, die durch ihre Stängel, den Reichtum, der Größe oder der Tätigkeit ihrer Blätter oder durch die Eigenschaft auf einem kleinen Raume, viele Pflanzen hervorzubringen, eine größere Menge nährender und düngender Teile abgeben und die endlich, drittens, die Eigenschaft besitzen, dass sie sich auch mit einem mageren und dürren Boden begnügen. Die Pflanzen, welche diese drei Eigenschaften besitzen, sind die Lupine, der Spörgel, die Wicke, die graue Erbse, der Buchweizen, der Reps, die Halmfrüchte, die Rüben, der Klee und der Ginster oder Pfriemen. Bei der Einsaat aller zur Gründüngung bestimmten Pflanzen hat man stets auf 6 Dinge zu achten. Erstens, man sehe darauf, dass diese Pflanzen so vielen Samen abwerfen, dass man nicht fast ebenso viel Boden braucht, um ihn zu erzeugen, als der, welchen man düngen will. Zweitens, man wähle zur Aussaat verschiedene zur Gründüngung geeignete Samen, damit im warmen, trockenen Sommer stets einige fortkommen, während andere ausbleiben. Drittens, man nehme etwas mehr Samen als zu einer gewöhnlichen Ernte, damit die Pflanzen dichter werden und mehr ausgeben. Viertens, man pflüge die Pflanzen in grünem Zustande unter und lasse sie nicht vorher in Haufen verrotten, da sonst zu viel düngende Teile verloren gehen würden. Fünftens, man warte zum Unterpflügen den Zeitpunkt der beginnenden Blüte ab, weil um diese Zeit die Pflanzen am saftreichsten sind und am meisten ausgeben. Und endlich sechstens, müssen die zur hohen Pflanze vorher mit einer Walze überfahren und niedergedrückt oder, wenn man keine Walze hat, mit einer umgekehrten Egge zusammengeschleift werden. Letzterer Art gibt man den Vorzug, weil bei dem Abschneiden der Pflanzen sich an dem Pflug hängende mitgeschleift werden und ihn in seinem Gang hindern, während bei der ersteren Art die Pflanzen an ihrem Platze stehen bleiben und so gleichmäßiger auf dem Felde verteilt werden. Die Gründüngung tut im Wechsel mit anderen Düngemitteln wahrlich Wunder, aber stets allein angewandt, versagt sie mehr und mehr ihre Dienste, wie sie denn auch mehr geeignet ist, einen schon ziemlich in Kraft befindlichen Boden in solcher zu erhalten und sie zu vermehren, als einen kraftlosen Boden zu stärken, weil in diesem die Kräfte fehlen, die zur Düngung nötigen, üppigen Pflanzen zu erzeugen. In manchen Gegenden werden vorzugsweise die entfernten Felder einmal grün, das andere Mal mittels Pferch gedüngt. In anderen Gegenden aber erhalten alle Felder im Wechsel mit anderen Dünger grüne Düngung. Manche wenden die Gründüngung bei der Brache an und lassen dann Reps oder Winterhalmfrüchte folgen. Bei anderen folgen sie nach Winterfrucht und auf sie gedeihen sofort Kartoffeln, Gerste und so weiter vorzüglich. Andere Gründe empfehlen ebenso diese Art von Düngung. Denn wer eine Wirtschaft mit unverhältnismäßig kleinem Viehstande antritt oder wem es nicht möglich wird, sich hinreichend Vieh anzuschaffen, wer im Tale wohnt, auf Höhen- und Bergrücken Felder hat, zu denen er nur auf ebenso schwierigen als schlechten Wegen gelangen kann, der wird gewiss begierig nach einem Hilfsmittel greifen, und als dieses die grüne Düngung erkennen und wählen. Wenden wir uns nun von diesen allgemeinen Bemerkungen zur genaueren Betrachtung und Beschreibung der einzelnen hierher gehörigen Pflanzen. Erstens besonders hierzu angesäte Pflanzen. Zu diesen rechnen wir a. die Lupine oder Wolfsbohne. Sie steht wohl mit Recht an der ersten Stelle, da sie so viel ausgibt, dass ein Lupinenfeld einem dichten Hanfacker ähnlich sieht. Weder ihr Kraut noch ihre Früchte sind aber für den Menschen oder das Vieh als Nahrung zu benutzen. Sie nehmen noch mit dem schlechtesten Sandboden vorlieb, und darin besteht ihr großer Wert und ihr Hauptvorzug. Bei uns kann man sie nicht zwischen der letzten Ernte und der folgenden Einsaat bauen, da ihr eigentliches Vaterland wärmere Gegenden sind. Sie kommen aber auch recht gut in Deutschland fort, das heißt, soweit der Weinstock gedeiht. Bei uns müssen sie statt der Brache angebaut werden und geben dann einen reichlichen Dünger. Die zur Gründüngung bestimmten Lupinen werden anfangs oder Mitte Mai eingesät, nachdem der Boden vorher im Spätjahr geeggt worden und im Frühjahre eine Furche erhalten hat. Im Anfang des Augusts werden sie dann untergepflügt. Zur Samengewinnung muss man besondere geschützte Orte oder Gärten wählen oder die Samen aus Frankreich beziehen, was aber etwas kostspielig ist. Der Boden, der sich am besten zur Saatziehung eignet, ist der lehmige. Er muss rein von Quäken und soll im Herbst ein- oder besser zweimal umgepflügt worden sein und im Frühjahre bei trockenem Wetter eine tiefe Furche erhalten haben. Nachdem man gut, aber flach geeggt hat, sät man in der ersten Hälfte des Aprils ein Pfund auf die Quadratruhe und bringt sie mit dem einspännigen Pfluge flach unter. Die Pflanze setzt dreimal Blüten an, so dass man die Samen nacheinander abnehmen muss. Das Stroh, das für das Vieh nicht genießbar ist, eignet sich sehr wohl zur Streue. Diese Pflanze wendet man zum Gründung hauptsächlich in Italien an, und neuerdings wurde sie auch vom Herrn von Wölfle in Bitzbühel empfohlen. Im Allgemeinen hat aber dieselbe in Deutschland noch keinen Ruf erlangt, da sie bei uns nicht Samen genug abwirft und auch nichts von der gepriesenen Üppigkeit wahrzunehmen ist. B. Der Spörgel oder Ackerspergel. Der Spörgel, der schon als Futtergewächs für die Sandländer das ist, was Klee, Luzerne und Esparsette für andere Gegenden sind, ist nach einigen Angaben ebenso vorzüglich zur Gründüngung. Nach anderen aber kann er nicht unbedingt empfohlen werden, da er wohl auf feuchtem Sandlande und in Gegenden, die starken Tau haben, gut ausgab, aber auf trockenem Sandboden nach Versuchen nicht genug lieferte. Und da er, weil der Samen leicht ausfällt, in den folgenden Jahren stets als Unkraut wiederkehrte. Er hat den Vorzug, dass er im Herbst gesät noch schnell genug heranwächst, um untergepflügt werden zu können. Er ist eine bodenverbessernde Pflanze, da das Getreide, besonders Roggen, gerät auch, wenn man ihm zum Samen stehen lässt. Hierdurch wird jedoch der Boden einigermaßen erschöpft. Sonst aber erfordert der Spörgel keinen Dünger und gibt durch seinen Rückstand mehr, als er von ihm empfangen hat, wächst auch so schnell, dass man ihn schon nach 6 bis 8 Wochen unterpflügen kann. Nach dem Pflügen und Eggen muss der Boden vor der Einsaat noch gewalzt oder mit der umgekehrten Egge überschleift werden. Der Spörgel muss vor dem Ansetzen der Körner oder besser in der Blüte untergepflügt werden und ist dann, je nach dem Boden, 6 bis 10 Zoll hoch. Andere lassen den Spörgel durch das Vieh abweiden, wo dann das Feld allerdings durch die Auswürfe des Viehs und das Unterpflügen des Rückstandes sehr verbessert wird. Zur Einsaat nimmt man gewöhnlich 5 Pfund Samen auf den Morgen und wohl noch etwas mehr. Die Saat wird durch einmaliges Überschleifen mit der Egge hinlänglich überdeckt und oft bedient man sich auch hierzu, je nach der Beschaffenheit des Bodens, einer mit feinen Dornen durchzogenen Egge. Das Schlimme bei der Einsaat ist nur der Umstand, dass sie Regen zum Aufgehen bedarf, da sie sonst, ohne zu keimen, lange im Boden liegen bleibt. C. Die Wicken und D. Die grauen Erbsen. Diese beiden Pflanzen eignen sich auch zur grünen Düngung und passen vornehmlich auf tonigen, kalten Boden. Sie kommen zwar auch auf anderen Bodenarten fort, nur darf das Land nicht zu sandig sein. Überhaupt verlangen sie ein nicht unkräftiges Erdreich. Ist der Boden nicht bei einiger Kraft, so gedeihen sie nur schlecht und liefern wenig Dungmaterial. Von den Wicken rechnet man 3 Sester und 1 Sesterhaber oder statt des letzteren 1/4 Sester Hirsen auf den badischen Morgen. Von den Erbsen aber etwas mehr, da die Körner größer sind. Diesen Wickenbau trifft man hauptsächlich in der Pfalz an. Dort werden sie nach der Spelzernte gesät und vor Eintritt des Frostes untergepflügt. Gewöhnlich bringt man so nach Gerste ins Land, die hierdurch statt 6,5 bis 7 Malter 9 Malter Ertrag gibt. Außer Deutschland pflegen sie besonders die Engländer zu diesem Zwecke anzusehen und sie in der Blüte niederzuwalzen und unterzupflügen. Die Aussaat auf den Morgen pflegt im Durchschnitt auf 4 Gulden zu kommen. Rechnet man dazu, dass der Acker einmal mehr gepflügt werden muss als bei der Unterbringung des Stalldüngers und veranschlagt dies auf 2 Gulden, so beträgt dies zusammen 6 Gulden. Nun aber bewirkt man durch die Gründüngung im Wechsel so viel, als wenn man 8 4-spännige Wagen Stalldünger aufführte. Da letztere immer einen Wert von 24 Gulden haben, so ist hierbei eine reine Ersparnis von 18 Gulden. E. Der Buchweizen. Er erfordert zu seinem Gedeihen schon einen kräftigeren Boden als der Spörgel, bringt dann aber auch eine größere Masse von Dungmaterial hervor. In manchen Gegenden wird er gewöhnlich nur dann untergepflügt, wenn er vom Froste gelitten hat. Dann ist er aber von gar keiner Wirkung. In anderen Gegenden wird er aber als Gründung sehr gelobt und wohl mit Recht, da er ziemlich hoch wird, mit Zweigen und Blättern reichlich versehen ist und seinen ganzen Wuchs in den Monaten Juli bis Oktober vollendet. Er zersetzt und löst sich sehr schnell auf, wodurch das auf ihm folgende Getreide gut gerät. Da die Zeit seines Wachstums zwischen Ernte und Einsaat fällt, so kann man ihn alljährlich zur grünen Düngung benutzen und so der Erde zurückgeben, was ihr die Getreideernte entzogen hat. Zur Einsaat eines badischen Morgens rechnet man gewöhnlich einen Scheffel Samen. Im Allgemeinen verlangt der Buchweizen eine kühle und feuchte Temperatur, gerät daher nicht leicht in trockenen Gegenden, ist auch wegen seiner wässrigen Beschaffenheit zu den geringsten Arten von grüner Düngung zu zählen und Erbsen und Wicken sind ihm weit vorzuziehen. F. Reps, Rübsen. Der Rübreps eignet sich nicht zur Gründung, weil er sich wenig buscht, desto mehr aber der Winterkohlreps auf kräftigem Boden. Man pflegt ihn der Sicherheit wegen ebenso dicht wie zur Saat, die zur Reife bestimmt ist, auszusehen. Kommt aber all dieser Samen zum Wachsen, so ist er sogleich mit der Egge zu verdünnen, damit der übrige desto üppiger heranwachsen kann. Vor Winter muss er untergepflügt werden, denn lässt man ihn über Winter stehen, so saugt er den Boden aus und hat überdies nicht so düngende Bestandteile als vor Winter. G. Halmfrüchte, insbesondere Roggen. Der Roggen gerät im Allgemeinen nicht in schwerem Boden. Allein dies ist nur der Fall, wenn man aus ihm eine Ernte ziehen will. Will man ihn aber zur Gründünnung benutzen, so ist dies ziemlich gleichgültig, da er dann überdies ein treffliches Mittel ist, den Boden zu zerteilen und ihn lockerer zu machen. Vergleicht man den Roggen mit der Lupine und den Heidekorn, so sieht man, dass ersterer mehr Pflanzennahrung enthält als die beiden anderen und dass man ihm im Herbst säen, im Frühjahre unterflügen und eine Frühjahrssaat auf ihn folgen lassen kann. Zu einer darauf folgenden Herbstsaat taugt er nicht, da er im Sommer nicht stark genug heranwächst, um eine genügende Düngermasse zu erzeugen. Hier ist dann eher der Buchweizen oder die Lupine in Anwendung zu bringen. Man tut wohl, den Roggen so früh als möglich zu säen, Mitte oder Ende August, wenn nämlich die Erde feucht genug ist, das Keimen zu befördern. Je länger er im Boden ist, desto besser gerät er und desto mehr ist man versichert, einen kräftigen Wachstum zu haben. Gegen das Ende des Novembers erreicht er dann eine Höhe von 6 Zoll und sieht einer üppigen Wiese gleich. Man kann ihn dann nach Belieben abschneiden oder abweiden lassen. Besser aber lässt man ihn stehen, da er dann die Erde vor dem Froste bewahrt und ihr mehr Triebkraft gibt. Der zur Gründüngung bestimmte Roggen muss dicht gesät werden, und diese kleine Samenvermehrung wird reichlich durch den größeren Ertrag vergütet. Wenn derselbe noch nicht ganz die Höhe eines Schuhs erreicht hat, was in der ersten Hälfte des Monats April zu geschehen pflegt, so walzt man ihn nieder und pflügt ihn unter. Nach Roggendüngung kann man Hack- oder Hülsenfrüchte bauen. Gewöhnlich aber benutzt man den Acker zu Winterreps, der darauf vorzüglich gerät. H. Rüben. Obgleich die Rüben in vielen Gegenden von großer Wichtigkeit für die Stallfütterung sind, werden sie dennoch in anderen Gegenden oder Ländern zur grünen Düngung angewendet. Man verfährt dabei auf zweierlei Art. Man treibt Schafe oder Hornvieh über das Feld, lässt sie die Blätter der Rüben abweiden und pflügt dann alles, was stecken bleibt, unter, wobei zugleich der Auswurf der Tiere dem Felde gut zustatten kommt. Oder man reißt die Hälfte der Rüben aus, verfüttert sie und verfährt mit den übrigen gerade wie bei der vorhergehenden Art. Diese beiden Benutzungsarten finden sich nur hin und wieder in Deutschland, hauptsächlich aber in England. Friedrich der Große, der auch die Kartoffeln einführte, hat diese Düngung sehr empfohlen. Allein sie kam nach und nach wiederum ab, weil die Rüben auch im strengsten Winter nicht leicht verwesen und so im Frühjahre unverfault zum Vorschein kommen, also im Boden ohne Wirkung sind. I. Klee. Sprechen wir hier von einer Gründüngung mit Klee, so versteht es sich von selbst, dass nicht von dem ganzen Ertrage desselben die Rede sein kann, sondern dass die beiden ersten Schuren verfüttert und nur die dritte Kleeschur dazu verwendet werden soll. Je länger der Klee vor diesem Unterflügen ist, desto besser düngt er, und auf einen desto größeren Ertrag der folgenden Ernte hat man zu rechnen. War aber der Klee vor dem Unterflügen kurz, so vermindert sich die Ernte verhältnismäßig. Man lasse deshalb den Klee nach der zweiten Schur fortwachsen, solange es geht, und pflüge ihn dann nur kurz vor der Saatbestellung unter. Es ist zwar sehr gut, den letzten Schnitt nicht zu nehmen, sondern ihn unterzupflügen, aber auch die Wirkung der Kleestoppeln ist noch sehr gut, so dass Korn, Weizen, Spelz, Tabak, die Krüben mit sehr gutem Erfolge darauf gebaut werden. Bei starkem Tabakbau wird auch Klee in die Furche gesät, um dessen erste Schur im Frühjahr unterzupflügen und Tabak darauf zu bauen. Wie die Kleeäcker, so geben auch die umgebrochenen Luzernenfelder einen so herrlichen Düngzustand, dass solche oft gedüngten Felder gleich geachtet, ja noch höher geschätzt und wie diese behandelt und angebaut werden. In den Rheinorten in der Nähe von Karlsruhe, wo der Boden wegen des Sandes leicht zu bearbeiten ist, wird der Klee häufig nur dazu gebaut, um im Anfang Mai mittels des Karstes samt der Wurzel ausgegraben und, wenn er gewaschen, verfüttert zu werden. Auf ihn folgen sofort Kartoffeln, wobei die Bewohner dieser Gegend versichern, dass diejenigen Äcker, in welchen über Winter Klee gestanden, eine größere Ausbeute an Kartoffeln geben als diejenigen, welche brach lagen. Deshalb werden auch dorten alle sogenannten Brachfelder auf diese Art benutzt. Es ist dies ein Verfahren, welches in Deutschland wahrscheinlich noch wenig bekannt ist und das in mehrfacher Beziehung zum Nachdenken auffordert. K. Ginster oder Genst, Pfriemenkraut. Auch diese sonst wild wachsende Pflanze wird entweder als solche oder eigens dazu angesät,

Kapitel 3 Animalisch-vegetabilische Düngerarten aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Animalisch-vegetabilische Düngerarten. Unter diesem Dünger verstehen wir vornehmlich die Auswürfe der Menschen und die der Tiere, welche gewöhnlich zu diesem Zwecke gehalten werden, für sich allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen, in welchen dieselben aufgefangen werden. Dieser Dünger ist der wohlfeilste, da man die ihn erzeugenden Tiere schon anderer Ursachen wegen gewöhnlich hält. Er ist ferner leichter zu verschaffen, der wirksamste von allen und überhaupt der Grundpfeiler der ganzen Landwirtschaft. Seine Güte hängt natürlich von der Güte und Beschaffenheit des Futters und von der Behandlung der Tiere ab. Auch unterscheidet man ihn nach der Art von Tieren, von denen er erzeugt wird. Und dann kommt es sehr darauf an, ob man den Auswürfen viel oder weniger und welche Streu untermischt. Nach diesen Vorbemerkungen teilen wir diesen Dünger in mehrere Arten, die wir je nach ihrem Gehalte an Düng- oder Treibkraft in nachstehender Reihenfolge aufführen, nämlich erstens Menschenkot- oder Kloakendünger. Da der Mensch die besten und nahrhaftesten Stoffe des Tier- und Pflanzenreichs genießt, muss er natürlich auch den festesten, besten und wirksamsten Dünger liefern, der sich auch der Mannigfaltigkeit der Nahrungsmittel wegen leicht zersetzt und schnell auflöst. Hinsichtlich der Triebkraft hält er das Mittel zwischen hitzigem und kühlen Dünger und kann, wie der Rindviehmist, in jedem Boden angewendet werden. Ist er aber schon alt, dass er erdartig geworden ist und hitzig wirkt, so passt er eher für kalten Lehmboden, wo er dünn aufgestreut und ganz flach untergepflügt wird. Man mag ihn frisch oder nach der Gärung auf das Feld bringen. So gewährt er den Pflanzen stets Überfluss an Nahrung. Bei seiner Verwendung ist zu beobachten, dass er nie in unvermischtem Zustande, sondern stets mit Erde und anderen Substanzen vermengt verbraucht werde und dass man ihn so nah als möglich an die Saat bringe, das heißt, ihn entweder mit derselben einegge oder sie damit überstreue. Hinsichtlich der Zubereitung dieses Düngers herrschen folgende Gewohnheiten. A. Der Menschenkot wird mit Kehricht, Sägespänen und so weiter vermischt, indem man die Stoffe wöchentlich dazu bringt, sie bei dem Ausleeren wohl vermengt und alles gut mit Erde bedeckt. Oder B. Man macht eine Mischung mit Erdarten, wovon in dem Mengedünger die Rede sein wird. Oder C. Man mischt ihn mit ungelöschtem Kalke und setzt ihn in dünnen Schichten der Luft aus. Er trocknet dann schnell, lässt sich auch leicht pulvern und kann in diesem Zustande mit dem Samen in die Furche gestreut werden. Schwärz aber glaubt, dass der Kalk hier nicht sehr geeignet sein dürfte, da sich dieser Dünger ohnehin so schnell zersetzt. Ebenso tadelt er D. die Poudrette, das heißt den Staubmist oder den Kotstaub der Franzosen, da er durch seine Verwandlung in Staub viel von seiner vorherigen Menge verliert, auch nicht mehr so wirksam sein könne. Die nähere Beschreibung der Zubereitung dieses Staubmiste übergehen wir hier, da er schwerlich für den Landmann von Nutzen sein dürfte. E. Die Niederländer verdünnen ihn mit Wasser und bespringen damit die Saaten. Auch mischen sie ihn mit Mergel und Erde, was wohl das Beste ist. Außer der starken Düngkraft, welche dieser Dünger besitzt, hat er, als das Bestverdauteste, noch die Eigenschaft, keinen Unkrautsamen mit sich zu führen. Es ist oft kaum zu glauben, wie unvorsichtig man in vielen Städten dies kostbare Düngmaterial nutzlos vergeudet, was besonders in den Städten geschieht, welche an Flüssen liegen und wo die meisten Abtritte in Kanäle gehen. Nehmen wir zum Beispiel ein naheliegendes Beispiel, die Stadt Heidelberg. Nimmt man nur 15.000 Einwohner an und rechnet per Tag 3 Pfund Kot auf den Kopf, so macht dies im Tag 45.000 Pfund, im Jahr 164.250 Zentner. Zieht man auch die Hälfte für Abtritte, die nicht in die Kanäle gehen, ab, so bleiben stets noch 82.125 Zentner, die rein verloren gehen und womit man ein Feld von 800 Morgen hätte düngen können. Zweitens, Taubenmist. Dieser Dünger kommt hinsichtlich der Düngkraft zunächst nach dem Menschenkote. Er ist sehr hitzig und wirkt daher als kräftiges Reizmittel. Ist der Taubenmist feucht, so geht er leicht in Gärung über, wodurch er viel von seiner düngenden Kraft verliert. Man muss ihn daher so frisch als möglich anwenden oder ihn vor Gärung bewahren, indem man ihn an einen trockenen Ort bringt. In seinem trockenen Zustande ist er durch Zerstoßen leicht zu pulvern und dient dann mit Vorteil zum Überstreuen der Saaten. Dies Überstreuen geschieht bei windstillem, etwas feuchtem, aber nicht nassem Wetter. Am besten eignet er sich zum Überstreuen von Lein, Tabak, Hanf, Hirse und Wiesen, wo er von größerer Wirkung als Gips und Asche ist. Auch kann man damit bei alten Bäumen die Triebkraft sehr vermehren. Drittens, Guano. Der Guano oder der Mist von Seevögeln, die von tierischer Nahrung leben, ist eines der kräftigsten Düngmittel unter den festen Auswürfen, ist aber natürlicherweise nur an Seeküsten zu gewinnen. An seiner befruchteten Eigenschaft ist nicht zu zweifeln und schon seine Zusammensetzung lässt in ihm einen kräftigen Dünger erkennen. Er verlangt Wasser zur Auflösung seines unauflösbaren Stoffes, wenn er seine ganze Wirkung hervorbringen soll. Bis jetzt sind in Europa nur in England Versuche damit gemacht worden. Er dient dorten zum Düngen von Wiesen, brachte sehr bedeutende, aber vorübergehende Wirkungen hervor. In Südamerika aber wird er in großen Massen verbraucht und man verwendet ihn dorten in sehr kleiner Menge, besonders auf Maisfeldern. Viertens, Geflügelmist. Der Mist von zahmen Geflügeln kommt seiner Beschaffenheit nach dem Taubendünger sehr nahe. Er ist aber nicht ganz so kräftig als jener. Besonders wirksam zeigt er sich auf nasskalten, zähen Feldern, wo er mit dem Getreidesamen ausgestreut und eingeeckt wird. Auch ist er sehr hitzig und wirkt sehr schnell, schadet daher manchmal, wenn man ihn in zu großer Menge anwendet. Da er zur Auflockerung nichts beiträgt, so benutzt man ihn sehr vorteilhaft zur jährlichen Bedüngung der Wiesen und Kleefelder. Vor dem Gebrauche wird er, wie der Taubenmist, auf einer Obstmühle zerkleinert oder mit Flegeln zerbrochen. Hinsichtlich seiner Bereitung und Anwendung im Allgemeinen gelten die gleichen Regeln wie bei dem Taubenmiste. Fünftens, Gänsemist. Dieser Dünger, wie der von Enten, ist dem des anderen Zahmgeflügels oder dem Taubenmiste nicht gleichzusetzen, da er viel wässriger und nicht so fest ist. Der Gänsedünger ist freilich sehr heiß und verbrennt die besseren Gräser, wo er hinfällt, weshalb man die Gänse nie auf Grasplätzen oder Wiesen weiden lassen sollte. Wir wissen aber auch, dass eben dieser Dünger, wenn er mit Erde gemischt und verarbeitet, des Frühjahrs über kränkelnde Saaten gestreut wird, denselben aufhilft und sie sehr fördert. Sechstens, Kaninchen- und Ziegenmist. Diese beiden Mistarten sind überaus hitzig und treibend und geben eine sehr gute Ernte. Manche Landwirte halten bloß des Düngers wegen Kaninchen, bei den Ziegen hat man noch den Vorteil des Milchertrags. Man bedient sich dieses Düngers zum Überdüngen, sobald der Acker zur Saat gepflügt worden ist und eckt ihn wohl unter. Am geratensten ist es, ihn so frisch als möglich zu benutzen, da er umso kräftiger ist, je weniger er gegoren hat. Achtens, Schafmist. Dieser Dünger ist in einem hohen Grade hitzig und wirksam, da er unter allen am wenigsten Wasser und viel Ammoniak enthält. Er ist zwar nicht so hitzig als der Pferdemist, seine Wirkung im Boden aber von längerer Dauer als bei jenem. Sie kommt jedoch nicht der des Rindviehmistes gleich, und es ist anzunehmen, dass sie nicht über 2 Jahre hinaus reicht und sich auch nur in dem ersten besonders stark zeigt. Am besten eignet sich dieser Dünger für schweren oder kalten Boden, den er bedeutend erwärmt. Hinsichtlich seiner Anwendung auf dem Felde finden 2 Arten statt, das Düngen durch den Pferch oder mittels Stallschafdünger. A. Der Pferch ist in Deutschland auf dem Ackerlande sehr gewöhnlich. In manchen Gegenden wird er den ganzen Sommer über auf dem Acker und im Winter, mit Ausnahme der stürmischen Witterung, auf den Wiesen gepfercht. Im Frühjahr und Sommer pflegt man zur Saat, im Spätjahr auf die Saat zu pferchen. Wirtschaftsverhältnisse, Boden und insbesondere auch das Wetter geben bald diesem, bald jenem den Vorzug. So lässt sich zum Beispiel in festem Tonboden bei nassem Wetter der Pferch nie ohne Nachteil oben auf die Saat anwenden. Am besten eignet er sich zu Reps und Rübsen. Nicht minder vorteilhaft zeigt er sich bei Wiesen, Weiden und Kempen, die nie unter dem Pflug kommen. Man rechnet dabei gewöhnlich 1100 bis 1200 Schafe auf den badischen Morgen. Andere Landwirte füttern ihre Schafe im Hordenschlage und haben einen desto größeren Gewinn für den Boden, da dann nichts unbenutzt zugrunde geht. Der Schafpferch mag in mancher Hinsicht den Vorzug vor der Aufstellung des Viehs verdienen, da dabei keine Auswürfe, ja kein Urin für den Acker verloren geht. Noch drei andere Vorteile sind hierbei die, dass der Pferch ein vortreffliches Mittel ist, schwachen oder zurückgebliebenen Saaten nach- und aufzuhelfen, dass er die Transportkosten erspart und endlich, dass man ihn überall hin leicht aufbringen kann. B. Der Dünger von Schafstellen wird gewöhnlich im Frühjahr ein- und im Sommer zweimal, also im Ganzen dreimal, ausgeführt. Der Vorschlag, den Schafstall jede Woche auszumisten, ist nie in Ausführung gebracht worden und auch nicht ausführbar, da zu viel dagegen spricht. Auch ist dem Nachteile des starken Geruchs leicht dadurch abzuhelfen, dass man den Stall luftig hält und ihn gehörig mit Zuglöchern versieht. Die Güte dieses Düngers hängt natürlich ganz von der Nahrung dieser Tiere ab. Werden auch Wurzelgewächse gefüttert, so ist er weit besser als da, wo nur trockene Fütterung stattfindet. Und wird das Futtergeschirr in den Stallungen häufig herumgesetzt, so wird er auch gleichmäßiger gut. Mit noch größerem Vorteile bringt man vor Winter Rasen, Erde und Waldstreu 1,5 Fuß hoch in den Stall. Diese Gegenstände zersetzen sich bis zum Frühjahre, vermehren den Düngervorrat sehr und die Unterlage ist für die Gesundheit der Schafe sehr wohltätig, da sie einen großen Teil der Ammoniakdämpfe verschluckt. 7. Pferdemist. Der Pferdedünger ist kostbar und empfehlenswert, vermöge seiner Stärke und schnellen Gärung. Er ist trocken, salziger Natur und hitzig, da er mehr Ammoniak als der Rindviehmist enthält, verzehrt sich aber schnell, hat auch keine so anhaltende Wirkung als der Rindviehmist und ist in großer Menge den Gewächsen nachteilig. Da er die Erde erwärmt und lockert, passt er vorzüglich auf kalten, nassen und schweren oder moorigen Boden. Dort kann man ihn für sich allein anwenden, aber nicht ohne Nachteil auf Sand- und Kalkboden. Unvermischt und unverwest ist er der beste und verhältnismäßig der wohlfeilste Wiesendünger, welche letztere Eigenschaft dadurch erhöht wird, dass das den Winter hindurch ausgewachsene Stroh im Frühjahre aufs Neue zu Streu verwendet werden kann, wie dies in der oberen Pfalz etc. geschieht. Sein Gebrauch zu Triebbeeten und Gutschen ist bekannt, dorten wirkt er aber nur durch seine hitzenden Eigenschaften, die er der Erde mitteilt. Wenn er unvermischt und nicht gehörig verfault in die Erde gebracht wird, erzeugt er häufig viel Unkraut. Er sollte daher nie so angewendet, sondern auf der Dungstätte mit Rindviehmist vermischt werden, in welchem Falle der Pferdemist zu unterst zu liegen kommt, damit der Kuhmist ihn feucht erhalte. Überhaupt will der Pferdemist nicht bloß feucht, sondern nass gehalten sein. Kann man ihn nicht mit anderen Stalldünger vermischen, so vermenge man darunter allerlei Abfälle, Kehricht etc. etc., lege alles in Haufen und begieße denselben häufig mit Jauche, Spüllicht, Lauge und so weiter, damit er nicht zu schnell gäre und verbrenne. Nicht genug zu tadeln ist ein in unserer Gegend herrschender Gebrauch. Die Bauern kaufen nämlich Pferdemist, den sie halb, manchmal gar nicht vergoren, zum Überdüngen von Gerste und so weiter verwenden oder ihn in die Kartoffelfurche legen und die Kartoffeln darauf stecken. Sie rechnen dabei auf viel Regen oder einen überhaupt nassen Jahrgang. Trifft dies aber nicht ein, so verlieren sie wohl die Hälfte des Ertrags. Diese Methode ist umso schlechter, je trockener und loser der Boden ist, da sie hingegen in festerem Boden noch allenfalls zu entschuldigen wäre. Alle diese Regeln gelten im Allgemeinen auch von dem 10. Esels-, Maulesels- und Maultiermist. Diese Mistarten haben beinahe die gleichen Eigenschaften wie der Pferdemist, nur in einem etwas geringeren Grade als dieser, da diese Tiere gewöhnlich schlechteres Futter bekommen, wodurch natürlich die Auswürfe nicht die gleiche Güte haben können. Dies ist aber auch bei solchen Pferden der Fall, die im Sommer bloß mit Grünfutter gefüttert werden. Der Mist derselben ist bei weitem zäher und zur Fäulnis weniger geeignet als der vorgenannte und kommt seiner Kälte wegen dem Kuhmiste mehr gleich. Was das Aufbringen und Zubereiten dieser Düngerarten anbelangt, so kann man hier die gleichen Regeln wie bei dem Pferdemiste gelten lassen, wohin wir also verweisen. 11. Rindviehmist. Obgleich dieser Dünger nicht der kräftigste von allen ist, steht er dennoch bei dem Landmanne oben an, weil er der gewöhnlichste ist und im Boden am längsten anhält, daher gewöhnlich als der beste Dünger gilt. Stalldünger, bei dem Stroh zur Streue dient, hat im Winter in ungefähr 8 Wochen, im Sommer in 4 Wochen die Reife zur Ausfuhr erlangt, vorausgesetzt, dass er auf der Düngstätte zweckmäßig behandelt worden ist. Bei anderen Streumaterialien dauert die Zeit bis zur Ausfuhr verhältnismäßig länger. Zur Wintersaat wird der Dünger unmittelbar häufig mit Vorteil angewandt. Bei der Sommersaat, besonders wenn ein trockenes Jahr folgt, findet man oft dabei Nachteile. Bei Raps und anderen Früchten aber, welche über Sommer ausgesät werden, sollte man den Dünger nie in letzter Furche anwenden. Es ist daher im Allgemeinen die Verführung vor Winter jeder anderen vorzuziehen und letztere nur durch Mangel an Dünger zu rechtfertigen. Die Vorzüge dieses Düngemittels sind, außer der lang anhaltenden Wirkung im Boden, erstens seine Anwendbarkeit auf jeden, jedoch eher auf trockenen, weniger tonhaltigen Boden, in dem die Gärung schnell vor sich geht, als auf kaltem und nassem Grunde, wo er hauptsächlich dann gute Dienste leistet, wenn durch gute und viele Streue seine wässrige Beschaffenheit gemindert worden ist. Zweitens seine Anwendbarkeit zu jedweder Pflanze. Drittens die Leichtigkeit, mit welcher er sich, vermöge seiner wässrigen Beschaffenheit, mit jeder Art von Streue verbindet. Viertens die Gleichförmigkeit, mit welcher er im Boden wirkt, was daher rührt, dass er, als von wiederkäuenden Tieren kommend, besser verdaut worden ist. Und endlich, fünftens, die große Masse von Mist, die aus ihm hervorgeht, weil man ihn mit viel und sehr verschiedenartiger Streue verbinden kann. Er lässt sich daher mit Recht als den Grundpfeiler der ganzen Landwirtschaft und als den Kern jeder Düngstätte ansehen. Es kommt bei seiner Bereitung vorzüglich auf ein richtiges Verhältnis der Streue zu den Auswürfen des Viehs an. Und man lege gerade so viel Streue unter, als zum Auffangen der Auswürfe nötig ist, so dass erstere von den letzteren ganz durchdrungen und gedrängt und instand gesetzt werde, ohne äußere Feuchtigkeit in die beabsichtigte Fäulnis oder Gärung überzugehen. Das Verhältnis muss natürlich wieder nach der Art des gereichten Futters geregelt und bestimmt werden, was der Einsicht der Landwirte überlassen bleiben muss. Nur ist im Allgemeinen zu bemerken, dass mehr Streu zu nehmen ist, wenn mit Spülig, Schlempe oder überhaupt mit weichem, nassem oder grünem Futter gefüttert wird, da hierbei der Auswurf der Tiere auch weniger fest und viel dünner ist, und weniger Streu, wenn das Vieh festeres und besseres Futter erhält. Wieder anders gestaltet sich das Verhältnis bei Nutz- und Mastvieh, welches immer im Stalle bleibt, und bei Arbeitsvieh, das nur einen Teil des Tages sich im Stalle aufhält. In der Regel aber erfordert ein Stück Vieh 10 bis 12 Pfund Einstreustroh des Tages. Hat man hierbei nun das richtige Verhältnis getroffen, so kann der Mist jedoch nicht mit Nutzen angewendet werden, sondern er leidet vorher noch eine Gärung, die auf mancherlei Art bei uns und auf dem Lande, überhaupt auf einer Miststätte, im Hofe bewirkt wird. Das Nähere über diese Bereitung, wie über die zweckmäßigste Art von Düngstätten, hier genauer zu beschreiben, würde viel zu weit führen. Wir verweisen daher auf das landwirtschaftliche Wochenblatt von Baden 1833, Numero 8 und 9 und auf Pabsts landwirtschaftliche Blätter von Hessen 1833, wo alles genau und ausführlich auseinandergesetzt ist. 12. Schweinemist. Über diesen Dünger herrschen die abweichendsten Meinungen, denn während er von einigen als wirksam und äußerst kräftig gerühmt wird, verachten ihn andere als schlecht und unwirksam. Bei dem deutschen Landmanne gilt er gewöhnlich als träger und kalter Dünger, währenddem er in England als wirksamer Mist sehr häufig in Anwendung kommt. Diese Widersprüche, so eigen sie lauten, sind dennoch wahr, rühren aber allein von der Art des Futters ab, das den Schweinen gereicht wird. Werden diese Tiere schlecht gefüttert, wie dies oft der Fall ist, so wird der Dünger derselben wässrig, milde und langsam gärend und wird dann am besten mit anderem Dünger, vorzüglich mit Pferdemist, vermengt, wodurch er kräftiger und wirksamer wird. Werden aber die Schweine mit mehligen Nahrungsmitteln gefüttert, so ist der Kot derselben feiner zerteilt und wirkt sehr schnell. Erhalten sie gar Eicheln oder Branntwein spülig, so wird der Dünger hitzig und treibend und ist dann für die Pflanzen sehr nahrhaft. Er hält sofort länger im Boden an, so dass er wohl 2 Jahre nacheinander eine größere Wirkung als Rindviehmist äußert. Man sieht demnach ein, dass es nur von Wirtschaftsverhältnissen abhängt, diesen Dünger so wirksam als jenen anderen zu machen. Im Allgemeinen ist aber anzunehmen, dass der Schweinemist bei guter Fütterung das Mittel zwischen Pferde- und Schafsmist halte. Frisch taugt er dann nicht auf trockenen oder hitzigen, wohl aber auf kalten, nassen Boden. Er muss baldmöglichst untergepflügt werden, da er durch langes Liegen auf dem Acker viel von seiner düngenden Kraft und Wirksamkeit verliert. Hinsichtlich der Früchte, welchen er zusagt, ist anzunehmen, dass er mehr für Winter- als Sommerfrüchte passe. Ebenso leistet er in Baumschulen und auf Wiesen treffliche Dienste. Ein bei diesem häufig vorkommender Nachteil ist der, dass er viel Unkraut erzeugt, dessen Samen die Schweine wieder unverdaut von sich geben. Es ist daher das sicherste und beste Verfahren, dass man eine eigene Dungstätte für Schweinemist habe, diese etwas tief lege und auf solche den Abgang von Scheunen, Heuboden, überhaupt all dasjenige bringe, was Unkrautsamen enthält, diesen Dünger dann fleißig mit Jauche oder Wasser begieße und ihn auf Wiesen oder Weiden verwende. Ende von Kapitel 3. Animalisch-vegetabilische Düngerarten. Kapitel 4. Flüssige Düngerarten. Aus: Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damanz. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von den flüssigen Düngemitteln führen wir nur 5 Arten an, da diese allein von wahrem Interesse und Nutzen für den Landwirt sind. Es möchte uns wohl der Vorwurf gemacht werden, als hätten wir hier das Wasser und seine Wirkung übersehen. Diesem entgegnen wir durch die Antwort, dass das Wasser im Großen angewendet nur bei Wiesenwässerung vorkommt. Wollten wir diese hier aufnehmen, so würden wir eine genaue Beschreibung der besten Bewässerungsarten und Anlegung von Wiesen liefern müssen, was hier aber viel zu weit führen würde. Bei der Beschreibung dieser Düngemittel müssen wir zugleich auf den Unfug aufmerksam machen, den sich hierbei die Landwirte oft zu Schulden kommen lassen. Wie manches Dorf, wie manche Landstadt sieht man nicht, in welchen Rinnen und Pfützen mit flüssigem Düngmaterial angefüllt sind, das entweder da eintrocknet oder durch den Regen fortgeschwemmt in Flüsse und Bäche fließt, wo es sich nutzlos verliert. Solche Stoffe nicht unbenutzt zugrunde gehen zu lassen, ist die erste Pflicht eines tüchtigen und fleißigen Landwirtes, und seine Mühe wird er durch den Mehrertrag seiner Felder reichlich belohnt finden. Die 5 von uns angeführten Arten des flüssigen Düngers sind der Harn, die Jauche, die Gülle, das faule Röstwasser und das Seifenwasser. Erstens, der Harn oder Urin. Der Harn ist nächst dem Miste ebenso sorgfältig aufzufangen aufzubewahren und zu verbrauchen, da er sehr viele tierische Bestandteile hat und sehr wirksam ist. Es bestehen hinsichtlich seiner Aufbewahrung und Benutzung verschiedene Gewohnheiten, und man gebraucht a. frischen Harren. Dieser kann sowohl auf Brachfelder oder solche, die zur Einsaat zubereitet sind, aber nicht unmittelbar auf die grünenden Saaten gebracht werden, da er viel zu ätzend wirken würde. In der Anwendung ist daher vorzuziehen b. fauler Harren, dessen Wirkung in der Regel sehr auffallend ist. Er wird auf Wiesen, Äcker und Weiden wie auf schon grünende Saaten mit Vorteil verwendet, und es ist zu bedauern, dass unsere Landwirte in den meisten Fällen diesem so wirksamen und naheliegenden Dünger so wenig Aufmerksamkeit schenken. In den Niederlanden ist der flüssige Dünger hochgeschätzt. Ebenso machen ein Teil der Pfalz, ein Teil Schwabens und Englands eine rühmliche Ausnahme davon, und die Pfälzer behaupten, eine der Art gedüngter Morgenfeld komme nur auf den vierten Teil zu stehen, der ein anderer mit Stallmist gedüngter koste. C. Endlich hat man in neuerer Zeit angefangen, den Harren mit Erde auszutrocknen, um ihn so als Pulver verwenden zu können. Dieses Pulver, das man Urrat nennt, wirkt auch als solches sehr kräftig, da der Harren hier nicht faulen kann, folglich alle Eigenschaften des frischen Harrens besitzt. Es wird in eigenen Behältern dem Harne Gips beigemischt. Das Ganze wird dann öfters umgerührt und in Gärung gebracht. Nach einigen Stunden fleißiger Bearbeitung kommt diese Mischung in Trockenhäuser, wo sie nach der völligen Trocknung zu Pulver verwandelt wird, das man mit Vorteil zum Überstreuen der Felder verwendet. Die wenigsten unserer Landleute sind aber in dem Falle, so künstliche Vorrichtungen zu machen. Allein sie werden schon den Harren in dem Pfuhl vorteilhaft verwenden, wenn sie bei der Düngstätte oder nicht sehr entfernt von derselben trockene Erde, Sägemehl und, was geeignet ist, Flüssigkeit anzuziehen, aufhäufen und solche häufig mit diesem Harne oder dem Pfuhle tränken. Zweitens, Pfuhl oder Jauche. Jauche unterscheidet sich von dem Harne dadurch, dass sie noch feine Teile der festen Auswürfe der Tiere enthält, wodurch sie wirksamer wird und dem bloßen Harne vorzuziehen ist. Gewöhnlich erhält man sie dadurch, dass an der Düngergrube eine abgesonderte Vertiefung angebracht wird, wohin sie dann aus dem Stalle durch den Düngerhaufen abfließt. Auch sie darf nicht frisch und ohne vorher mit Wasser gemischt worden zu sein angewendet werden, da sie zu ätzend wirken würde. Durch die Gärung aber verliert sie diese ätzende Eigenschaft teilweise. Ist die Jauche aber vergoren und gehörig mit Wasser versetzt, so ist sie zu allen Gewächsen anwendbar und schadet keinem. Gewöhnlich ist sie nach 4 bis 6 Wochen zum Ausführen geeignet, wobei man nur zu beobachten hat, sie bei feuchtem Wetter aufzubringen. Auch in der Pfalz benutzt man sie sehr, und rau, sagt in seiner Landwirtschaft der Rheinpfalz, Zitat, der Pfuhl ist bald Ersatzmittel des Stallmistes, wenn dieser nicht ausreicht, allen Feldern, welche der Fruchtfolge gemäß an der Reihe sind, die Hauptdüngung zu geben, bald dient er als Zuschuss, um kümmerlichen Saaten auszuhelfen, oder als Zwischendüngung. Man rechnet dann zur Hauptdüngung 32, 5-ohmige Fässer auf den Morgen. Zitat Ende. Am besten taugt die Jauche zu Getreide, Reps, Klee, Luzerne, Runkelrüben, Rüben, Kartoffeln und Wiesen. Die hierbei erweckten Vorteile sind: erstens, dass man imstande ist, jeder Feldfrucht, wenn sie es gerade nötig hat, leicht Nahrung zuzuführen. Zweitens, dass die Pflanzen die Jauche vollständig aufsaugen können. Drittens, dass sie sich auf dem Boden leicht und zweckmäßig verteilt. Und viertens, dass die Jauche ein schnell umlaufendes Kapital ist, das schon in der nächsten Ernte seine volle Wirkung äußert und neue Futtervorräte erzeugt. Schließlich bemerken wir noch, dass eine Pfuhldüngung wirksamer als eine Düngung mit Stallmist ist, aber nicht so lange im Boden anhält als diese, so dass man nach dem ersten Jahre nichts mehr von ihrer Wirkung verspürt. Drittens, die Gülle. Die Gülle ist eigentlich nur eine Jauche und unterscheidet sich nur von jener, dass bei derselben alle festen Auswürfe der Tiere mit dem Flüssigen vereiniget und oft noch andere düngende Stoffe damit verbunden werden. Die Güllebereitung erfordert manche Vorrichtung und Arbeit, ebenso erfordert sie genaue Kenntnis und eine gewisse Fertigkeit in ihrer Bearbeitung, und dies ist wohl die hauptsächlichste Ursache, warum sie an einigen Orten als erfolglos wieder aufgegeben, an anderen aber gar kein Versuch damit gemacht wurde. Ihre Entstehung nahm sie vor ungefähr 70 bis 90 Jahren in der Schweiz, wo der Mangel an hinreichendem Streumaterial, der starke und ausgedehnte Grasbau und die damit verbundene größere Viehwirtschaft die Landwirte auf den Gedanken brachte, den festeren Teil der Tierauswürfe mit dem Flüssigen zu vereinigen und zur leichteren Verteilung das Gemisch mit Wasser zu verdünnen. Diese Güllebereitung erfordert eine ganz eigene Einrichtung des Stalles, was wohl mit ein Grund ist, dieser Dungart weniger Eingang zu verschaffen. Hierzu muss der Stall so eingerichtet sein, dass das Vieh auf einem etwas abhängigen Stande steht, wodurch die flüssigen Auswürfe in eine hölzerne Rinne, Kuhgraben, abfließen, welche hinter dem Vieh angebracht ist, und dann in einen Behälter ergießen, der mit Dielen ausgeschlagen ist und sich entweder im Stalle selbst oder gleich daneben befindet. Der leere Kuhgraben wird zuerst halb mit Wasser gefüllt, dann werden die Fladen von Zeit zu Zeit hineingebracht und mit dem Wasser wohl verrührt. In diese Rinne wird auch der strohige Mist gebracht und wohl mit dem Harrenwasser verrührt oder geweicht und dann auf die Dungstätte verrührt. In dem Dielenbehälter vergärt die Gülle, was im Sommer in 14 Tagen, im Winter in 4 bis 5 Wochen, in größeren Behältern wohl aber nur in 2 Monaten geschieht. Ist die Gärung vorüber, so wird die Gülle in Fässern oder Güllekarren auf das Feld gebracht und so gleichmäßig als möglich verteilt. Die Gülle wirkt sehr schnell und viel kräftiger als gewöhnliche Jauche und ist weniger ätzend. Sie kommt vor oder bei der Bestellung des Feldes auf den Acker und wird dann mit der Egge oder dem Schäufelpflug mit dem Boden gemengt. Das Verfahren ist am geeignetsten für Rüben, Raps, Runkelrüben, Kartoffeln, Lein und Hanf. Die besten Dienste aber leistet sie auf Wiesen und Kleefeldern, wo man sie nämlich bei feuchter Witterung oder im Winter über den Schnee aufbringen soll. Zu dieser Gülle bringt man, außer den oben schon angeführten Teilen, auch alles spulig aus den Küchen, Rennereien, Bädern und die Lauge der Seifensieder, wie auch das Wasser vom Flachs und Hanfrösten. Die Vorteile, die man durch die Güllebereitung erzielt, sind die Schnelligkeit der Wirkung, die größere Menge von wirklichen Nahrungsstoffen für die Pflanzen, die Möglichkeit im Frühjahre kränkelnde oder schwache Saaten zu Hilfe zu kommen und endlich der schnelle Umschwung, den sie der Wirtschaft gewährt. In diesem Vorteilen darf man aber auch nicht die Nachteile verkennen, die sich hier herausstellen. Als solche sehen wir an, die vielen und kostspieligen Behälter und Vorrichtungen, den Umstand, dass sie mehr Gespann zum Ausführen erfordert und endlich, dass man nicht nach Gefallen die Gülle aufbringen kann. Es muss daher allein der Einsicht des Landwirtes überlassen bleiben, ob und wie er diese Güllenwirtschaft einführen kann. Viertens, das faule Röstwasser. Unter diesem verstehen wir das Wasser, in welchem Flachs, Hanf oder andere Pflanzen zum Rösten oder Verfaulen geworfen oder eingeweicht wurden. Dieses Wasser enthält viele aufgelöste Pflanzenteile, muss daher viel Dungkraft haben und ist wirklich so wirksam als der Hahn. Das Wasser von Flachs- und Hanfgruben ist dem vorzuziehen, in welchem Kartoffeln, Kohl oder Bohnenstrünke, Unkräuter usw. so verfault sind, obgleich letzteres auch von sehr guter Wirkung ist. Es sollte daher kein Landmann versäumen, sich einen Behälter zu graben, um dies Düngewasser zu gewinnen. Man bringt es in Fässern auf das Feld und wendet es mit vielem Vorteil auf Wiesen, Futterkräutern und Weiden an. Ebenso wie dies Wasser und mit noch mehr Vorteil wird auch der Bodensatz dieser Gruben benutzt. 5. Seifenwasser. In neuerer Zeit hat man das aus Wäschereien und Bädern abfließende Seifenwasser zum Übergießen sehr empfohlen. Der Vorteil dieser Benutzung lässt sich denken, da die Seife aus tierischen Stoffen besteht und das Wasser an sich schon zur Ernährung der Pflanzen beiträgt. Über die Art der Wirkung aber und die Wirksamkeit dieses Wassers liegen noch zu wenig Versuche vor, um es mit Gewissheit als Dungwasser empfehlen zu können. Ende von Kapitel 4. Flüssige Düngerarten. Kapitel 5. Mineralische Düngerarten, Unterabteilung 1 bis 9, aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Mineralische Düngerarten. Unter diesen Düngerarten verstehen wir die aus dem Mineralreiche stammenden Düngstoffe, die als Mittel zur Beförderung des Pflanzenwachstums dienen. Über die Art ihrer Wirkung ist man noch nicht im Reinen. Mehrere dieser Düngemittel, zum Beispiel Kalk, betrachtet man nur als Verbesserungsmittel des Bodens, da hierdurch die den Pflanzen schädlichen Bestandteile verdrängt würden. Andere galten nur als Reizmittel, welche die Wurzeln der Pflanzen zur Aufnahme der im Boden liegenden Düngstoffe anderer Art schneller geeignet machten. Endlich entstand in neuerer Zeit eine ganz andere und wohl die richtigste Ansicht, deren Bestätigung der Landwirtschaft von unendlichem Nutzen sein würde. Das Wesentliche derselben besteht in der Behauptung, dass jede Pflanze zu ihrer völligen Ausbildung eine bestimmte Menge mineralischer Bestandteile erfordere, dass nicht jede Pflanzenart eine gleiche Menge enthalte oder brauche, dass folglich jede Pflanze auf dem Boden am besten gedeihe, der ihr außer den gewöhnlichen Nahrungsstoffen aus dem Tier- oder Pflanzenreiche auch noch die ihr nötige Menge mineralischer Stoffe zuführe. Nach dieser käme es also hauptsächlich darauf an, zu untersuchen, auf welche Bodenart jede Art von Mineraldüngung am besten ihre Anwendung finde und welcher Gattung von Pflanzen sie am vorteilhaftesten zusage, was anzugeben wir bei jeder Rubrik versuchen werden. Von diesen mineralischen Düngemitteln gibt es viele Arten, die alle gekannt und gewürdigt zu werden verdienen. Wir werden sie der Reihe nach aufzählen und beginnen mit dem 1. Gips. Der Gips steht unter den mineralischen Düngemitteln wohl mit Recht an der ersten Stelle. Von ihm unterscheiden wir zwei Arten, nicht sowohl hinsichtlich der Art seiner Wirkung als der seiner Entstehung, nämlich den natürlichen und den künstlichen Gips. A. Natürlicher Gips. Über die Wirkungsart dieses Düngemittels bestanden bis jetzt die verschiedenartigsten Vermutungen, und nie konnte man über dieselben ins Reine kommen. In der neuesten Zeit hat sich aber durch Versuche herausgestellt, dass der Gips von dem im Boden enthaltenen kohlensauren Ammoniak zersetzt werde und ihn vom Verdunsten abhalte. Dadurch bildet sich kohlensaurer Kalk, der sich durch den Regen gleichfalls auflöst, und schwefelsaures Ammoniak, welches auf das Pflanzenwachstum sehr günstig einwirke, so dass nichts verloren geht, sondern ein doppelter Nutzen für die Pflanzen entsteht. Man wendet ihn teils im natürlichen, ungebrannten Zustande, teils als gebrannten Gips an. Letzterer lässt sich leichter pulvern, was von Wichtigkeit ist, da er desto besser wirkt, je feiner er zerteilt worden. In diesem Zustande zersetzt und löst er sich besser und leichter auf, und dann hat man dessen auch nicht so viel nötig. Man rechnet dann gewöhnlich 8 bis 9/6 auf den Morgen. Die Pflanzen, welchen er am meisten zusagt, sind hauptsächlich die Kleearten, Esparsette, Luzerne etc., die Wicken, Linsen, Bohnen, Erbsen, Rüben, Reps Rübsen, Lein, Buchweizen und Mais. Von großem Nutzen ist er auch für die Wiesen, jedoch darf man von dem Gips nicht zu viel erwarten, denn er ist nur von Nutzen bei Boden, der in einiger Dungkraft steht. Auf ausgehungerten, brennenden und mageren, wie auf sauren und sumpfigen Boden ist er dagegen ohne Wirkung. Bei dem Aufbringen beachte man folgende Regeln. Erstens, man wähle zum Ausstreuen eher den Frühling als den Herbst, da im Winter der Gips unzersetzt in der Erde liegen bleibt, wohingegen er sich in den warmen Tagen des Frühjahrs schnell zersetzt und von großer Wirkung ist. Zweitens, man warte einen windstillen Abend ab, womöglich vor einer taureichen Nacht oder einen trüben, stillen Morgen, vor oder gleich nach einem Regen. Beides zu beachten ist wichtig, denn die Windstille macht, dass der Gips nicht so weit hinwegfliege und sich gleichmäßiger verteile, und die Feuchtigkeit, dass er sich besser und schneller auflöse. Das feuchte Wetter ist umso unbedingter nötig, da er bei trockener Witterung von keinem Nutzen wäre. Hingegen darf es auch nicht zu nass oder zu nasskalt sein. Soll der Gips zur Düngung untergepflügt werden, so muss das oben angegebene Quantum um das Vierfache vermehrt werden. Man kann dann auch seine Wirksamkeit verstärken, wenn man ihn mit anderen Stoffen mischt, wovon unten bei dem Artikel Gipsgemenge die Rede sein wird. Andere halten es für besser, den Gips in die Jauchegrube zu weichen und ihn oft damit zu begießen, was besonders auf Kleefelder stark wirkt, und in der Schweiz bringt man ihn mit in die Güllengrube und mit der Gülle auf das Feld. Wieder andere streuen den Gips in die Ställe oder auf den Düngerhaufen, was sehr zu empfehlen ist, da hierdurch das Entweichen des Ammoniaks verhindert wird. B. Künstlicher Gips. Der künstliche Gips, der sehr wohlfeil von Holzessigfabrikanten bezogen werden kann, die ihn als Nebenprodukt erhalten, besteht aus Kalk, Schwefelsäure und Wasser. Er wird gebrannt und gewöhnlich mit Asche vermischt, was seine düngende Kraft sehr vermehrt. In Frankreich wird er schon lange gewonnen und mag da auch von Nutzen sein. Bei uns in Deutschland aber möchte er im Großen bis jetzt wohl zu hoch im Preise stehen. Man mag aber den Gips anwenden, wie man will. So bleibt doch gewiss, dass er in den Gegenden, in welchen man ihn kennt, als einer der glücklichsten Fortschritte der Landwirtschaft angesehen werden muss und dass er die größte Stütze für den Futterkräuterbau, also für die Stallfütterung und mithin für die ganze Landwirtschaft ist. Seit der Einführung desselben hat sich der Kleeboy in Deutschland erst recht zu heben angefangen. So sieht man auch, dass man an einigen Orten ohne Gips gar keinen oder doch nur schlechten Klee hat. Denn selbst wenn der Klee gedüngt wird, bleibt er nur mittelmäßig und erreicht den Ertrag des Gegipsten nicht. Der Gips wirkt auch nicht allein auf die erste, sondern auch auf die folgenden Saaten, so dass man dies Düngemittel nicht genug empfehlen und anpreisen kann. Zweitens, Kalk. Der Kalk, den man zur Düngung gebraucht, ist entweder ungebrannt oder, wie in den meisten Fällen, gebrannt. Der Kalk befeuchtet beinahe jeden Boden, vorausgesetzt, dass dieser nicht zu trocken oder zu treibend sei oder nicht an sich schon zu viele Kalkteile enthalte. Auf zähem Ton, strengem Lehmboden, Neubrüchen, Torf und anderen Mooren erweist er sich als sehr erprießlich, wenn nämlich diese Felder vorher entwässert worden sind. Ein verwildertes oder ausgelaugtes Land lässt sich durch Kalk wieder in guten Stand setzen und wird nur dann wieder geeignet, Mist anzunehmen. Am häufigsten bedient man sich des Kalks in Gebirgsgegenden, da er dorten sehr wohlfeil ist. Alle Kalkarten, die Magnesia enthalten, taugen nichts, sondern machen das Feld unfruchtbar. Man erkennt sie leicht an dem geringen Aufbrausen, wenn man sie mit Wasser übergießt. Was die Wirkung des Kalks anbelangt, so herrschen darüber mehrere Ansichten. In der Hauptsache stimmen sie aber wohl alle darin überein, dass der Kalk den Pflanzen durch die Säure, vorzüglich durch die Humussäure, zugeführt werde. Je reicher daher ein Boden an Humussäure ist, um desto kräftiger wird sich die Kalkdüngung zeigen. Diese Wirkung des Kalks auf den Boden und mithin auf das Wachstum der Pflanzen ist eine der vorzüglichsten Entdeckungen in der Landwirtschaft. So vermindert er in schwerem Tonboden den zu starken Zusammenhang und die wasserhaltende Eigenschaft. Im Sandboden, wo diese Eigenschaften fehlen, erzeugt oder vermehrt er sie. Im feuchten Boden vermindert er die Säure, indem diese im freien Zustande den Pflanzen schädlich durch ihn neutralisiert und so zur Pflanzennahrung umgeschaffen werden. Bei der Benutzung desselben ist Vorsicht anzuempfehlen, da man bei zu häufigem Gebrauch leicht ausgelaugte Äcker davontragen kann. Gehörig angewendet bleibt der Kalk ein großer Hebel der Landwirtschaft. Nur vergesse man über dem Kalken das Düngen mit Mist nicht, da sonst der Boden bald erschöpft wäre. Wer das weitergewonnene Futter und Stroh wiederum in die Wirtschaft verwendet und somit seinen Düngervorrat vermehrt, wird sich bei dem Kalken wohl befinden. Wer aber diesen Überschuss verkauft oder im Übermaße Handelsgewächse baut, welche dem Felde weder das eine noch das andere abwerfen, der wird bald die Nachteile fühlen. Hinsichtlich der aufzubringenden Menge rechnet man 30 Zentner auf den Morgen, führt ihn vom Kalkofen auf das Feld, ladet ihn auf kleine Haufen in der Entfernung wie die kleinen Dunghaufen ab, bedeckt ihn etwas mit Stroh und bereitet ihn nach einigen Wochen, wo er zu Pulver zerfallen zu sein pflegt, über das Feld aus. Man pflügt ihn flach unter und eckt hierauf das Feld scharf, wobei es besser scheint, ihn mit der ersten als mit der Saatfurche unterzupflügen. Die größte Wirkung hat er auf Raps, und in Brabant und Flandern wird er allgemein dazu verwendet, in anderen Gegenden gebraucht man ihn auch zu Winterhalmfrüchten, aber nie zu Sommerfrüchten. Eine Hauptsache bei dem Auffahren bleibt es immer, wie bei dem Ausstreuen, heitere und trockene Witterung zu wählen, da bei Nässe, wie denn überhaupt auch in nassen Jahren, auf seine Wirksamkeit nicht sicher zu rechnen ist. Häufig wird der Kalk in Verbindung mit anderen Düngstoffen gebraucht, wovon unten bei den Kalkgemengen die Rede sein wird. Zu dem Kalke kann man auch den Schutt von Gebäuden rechnen, da er meistens aus Überbleibseln desselben besteht. Wird er gehörig gepulvert und mit Jauche begossen, so kann man ihn mit Nutzen auf Saaten, Klee, Wiesen und Weberdisteln anwenden. Kommen dabei auch kleine Ziegelstücke mit auf das Feld, so schadet dies nicht, da sie in Bälde verwittern und so nach 2 Jahren nichts mehr davon zu sehen ist. Noch besser verwendet man ihn, wie den Kalk, zu Düngergemengen, wovon weiter unten die Rede sein wird. Drittens, salzsaurer Kalk. Der salzsaure Kalk ist in den letzten Jahrzehnten vielfach mit ausgezeichnetem Erfolg als Düngemittel angewendet worden und die damit gedüngten Felder zeigten ein vortreffliches Wachstum. Dieser Kalk kann nur da eine vorteilhafte Anwendung finden, wo Salinen oder chemische Fabriken in der Nähe sind, da er nur dort im großen Wohlfall dargestellt werden kann. Er wird, wie der Salpeter, in Wasser aufgelöst, mit welcher Mischung man sodann Felder und Pflanzen begießt. Nach den bisher damit angestellten Versuchen eignet er sich vorzüglich für Welschkorn, Zwiebeln, Mohn, Sonnenblumen, Kartoffeln und Kanariengras. Auch ist er sehr zu empfehlen für trockenen, sandigen Boden und für feuchte Grasplätze. Im Allgemeinen scheint ein 3- bis 4-maliges Begießen mit salzsaurem Kalkwasser in langen Zwischenräumen zu einer guten Düngung hinreichend zu sein. Wird er in größerer Menge angewendet, so schadet er den Pflanzen, besonders im Anfange ihren Wachstumes. Viertens, gebrannter Muschelkalk. Man findet oft, besonders nächst den Städten an der Ems, Weser, Eider und anderen ähnlichen Orten, hie und da Lager von Muscheln, die oft mehrere Fuß tief sind und die man gehörig zubereitet, gleich dem Kalke zur Düngung benutzen kann. Zu diesem Ende werden sie ausgebrochen, von dem anhängenden Sande gereinigt und abgesondert und dann gebrannt. Dies Brennen geschieht auf folgende Art. Auf einen runden Brennplatz im Freien legt man unten hin eine Schicht Torf. Auf diese eine Lage Muscheln und fährt sofort, bis der Haufe die erwünschte Höhe hat, zündet denselben dann an und lässt ihn wohl ausbrennen. Der so ausgebrannte Haufe kann dann ohne den geringsten Nachteil Jahr und Tag vor dem Verbrauche liegen bleiben, ja, er gewinnt im Gegenteile wohl noch dadurch. Hinsichtlich des Aufbringens gelten die gleichen Regeln wie bei dem Kalke. 5. Kreide. Da die Kreide auch eine Kalkerde ist, so gelten bei ihr die meisten Regeln wie bei dem Kalke. Gleich dem Mergel zerfällt sie an der Luft. Das Brennen derselben steht daher, wie bei dem Mergel, in der Willkür eines jeden. Man gräbt sie im Herbste aus und führt sie unmittelbar darauf auf das Feld. Dort zieht sie die Feuchtigkeit an sich und zerfällt von selbst. Im Sommer ist das Kreidegraben nicht anzuraten, da sie dann zu sehr austrocknet und hart wird. Sie dient, klein zerstoßen oder wenn sie von selbst zerfallen ist, dem Boden mehr Festigkeit und Zusammenhang zu geben, nützt aber nur da, wo der Boden nicht schon an sich selbst zu viel Kalk enthält. Auf mehr oder weniger tiefem Tonboden zeigt sie sich von der größten Wirksamkeit und wird dort am besten, ohne mit anderem Dünger vermischt zu sein, aufgebracht. Nicht minder nützlich ist sie für den Sandboden, auf leichtem Boden aber, oder wo ein kreideartiger Untergrund ist, bringt sie, für sich allein angewendet, eher Schaden als Nutzen. Diesem Nachteile begegnet man, indem man sie mit anderen Düngerarten mischt, wovon bei den Düngergemengen gesprochen werden wird. Das Kreidepulver wirkt desto besser, je gleichmäßiger es ausgestreut worden ist. Man muss es daher mit dem Boden recht innig vermischen, da man sich sonst nur eine schwache Wirkung davon versprechen darf. Man benutzt die Kreide mit Vorteil auf Klee, Wiesen, Feldweiden, sauren und Sumpfgrund, Futterkraut und Weizen, weniger auf Ölgewächse. Auf Getreidefelder bringt man sie in die Saatfurche, bei den anderen Gegenständen zu jeder Jahreszeit auf. Wird sie gehörig angewandt, so ist fast keine Frucht, welche nicht durch Kreide ein schönes Wachstum entwickelt. Nur muss man noch bemerken, dass ein einmal gekreideter Acker nicht wieder mit reiner Kreide gedüngt werden darf, da ihm dies Schaden bringen würde. Dann aber bedient man sich mit Nutzen der gebrannten Kreide, welche dadurch die Eigenschaft des gebrannten Kalks erhält und gleich jenem verwendet werden kann. 6. Kalkkies. Die Kalksteine, welche Kieselerde enthalten, sind natürlich zur Düngung nicht so geschickt als reine Kalksteine und sind weniger wirksam, da sie eine kleinere Quantität Kalks enthalten und geben. Dennoch empfiehlt man auch diese Düngung in neueren Zeiten sehr, und namentlich soll er auf starkem, tonigem Boden die Vegetation mehr als eine Mistdüngung befördern. Die Art der Wirkung, die Zubereitung und die Verwendung gleicht der des Kalkes. 7. Straßenkot. Dieser Straßen- oder Gassenkot, auch Fahrwegsdünger genannt, ist verschiedenerlei Art. Je nachdem er nämlich herrührt von Straßen in Städten und Dörfern oder von Chausseen, die mit Kalk oder Sandsteinen überfahren sind. Im ersteren Falle wird er viel mehr Pflanzenüberreste und Tierauswürfe enthalten, im zweiten mehr Kalkteile und im dritten Sand. Also wird er im ersten Falle gut, im zweiten mittelmäßig und im dritten Falle nur schwach düngen. Der Gassen- oder auch Auskehricht besteht gewöhnlich aus Stroh, Heu, Schnitzeln, Auswürfen von Pferden, Rindvieh, Schweinen, Hunden etc. Dies Gemisch von Pflanzen, Tier- und Mineralstoffen kann wohl nicht anders als dem Wachstume der Gewächse günstig sein. In großen Städten ist er davon Wichtigkeit für den fleißigen Landwirt, der keine Gelegenheit vorübergehen lässt, etwas für seinen Acker zu gewinnen. Der Straßenkot eignet sich hauptsächlich zur Bedüngung von Wiesen, und hier tut er, zeitig im Winter aufgebracht und mehrere Male während desselben verarbeitet, wirklich Wunder. Allein er darf nicht in nassem Zustand aufgefahren werden. Man lässt ihn daher vorher austrocknen braucht ihn übrigens nicht besonders zu mischen oder zuzubereiten. 8. Steinkohlenasche. Der Gebrauch der Steinkohlenasche als Düngemittel scheint in sehr vielen Teilen Deutschlands noch ziemlich unbekannt zu sein, obgleich sie sehr gute Dienste leistet. Man unterscheidet zweierlei Steinkohlenasche, wovon aber nur die der kalkhaltigen Steinkohlen mit Nutzen anzuwenden ist. Diese passt am besten auf zähen, schweren Boden, den sie auffallend lockert, welche Wirkung sie schon dann hervorbringt, wenn man sie nur 1 Zoll hoch auf den Acker ausstreut. Für leichten, sandigen oder kalkhaltigen Boden taugt sie aber nicht. Gleich den anderen Aschenarten bedient man sich ihrer zum Überstreuen der Saaten, was im Frühjahre vor einem bevorstehenden Regen geschehen soll. Ihre beste Wirksamkeit äußert sie auf Futtergewächse und verbindet damit den Nebenvorteil, dass sie Würmer und Käfer, Moos und Rohr vernichtet. Mit vielem Nutzen vermischt man sie auch mit Pferde-, Hühner- oder Taubenmist, wo sie für Zwiebelgewächse von großer Wirksamkeit ist. 9. Salzabfälle. Unter diesen Abfällen verstehen wir die eigentlichen Abfälle des Salzes oder verdorbenes Salz, den Salzstein, den Pfannenstein, den Pfannenschlamm, den Dornstein und die Salzasche. Diese Stoffe sind vielfach als unübertreffliche Düngemittel angepriesen worden, ohne jedoch ihren Ruf zu bestätigen. Haben sie aber auch nicht diese große Wirksamkeit, so sind sie deshalb doch nicht zu verachten, sondern liefern gehörig benutzt und bereitet ein gutes Düngemittel. A. Das Salz. Für unsere Verhältnisse dürfte Koch- und Viehsalz zu teuer sein, und hier sprechen wir also bloß von verdorbenem Salze oder dem sogenannten Salinenabgange. Hierbei kommt es sehr darauf an, aus was für Bestandteilen dieser Abgang zusammengesetzt ist. Denn da er oft mit sehr fremdartigen Teilen gemengt ist, bringt er auch die verschiedenartigsten Wirkungen hervor und steht daher bei den Landleuten in ebenso verschiedenem Kredit. Je mehr Salzteile in diesen Salinenabfällen enthalten sind, desto größer wird ihre Wirkung sein, wohingegen der geringe Inhalt von Salzteilen auch nur sehr schwach wirken kann. Hinsichtlich der Aufbringung dieses Düngsalzes bemerken wir, dass es manche mit der Saat im Herbste einäggen, wobei sie dann 4 zweispännige Wagen auf den Morgen rechnen. Andere überstreuen damit im Frühjahre die Saaten und begnügen sich dann mit einem Wagen voll auf den Morgen. Man lobt seine Wirkung mehr auf Wiesen als auf Klee, für welchen letzteren der Gips weit vorzuziehen ist. B. Der Pfannenstein. Der Pfannenstein ist gleichfalls ein Abfall der Salinen, den man stets unter diesem Namen wohlfeil haben kann. Er setzt sich bei dem Salzsieden als steinharte Masse auf dem Boden der Salzpfannen an, wo er mit Hämmern ausgeschlagen werden muss. Er wird klein zerschlagen oder zerstoßen, da er sonst zu ungleich und wohl gar schädlich wirken würde. Man mischt ihn auch mit Erde, Asche, Ruß oder Kalk und streut ihn vor einem Regen auf die Felder. Am besten schickt er sich für Wiesen, Klee, Saatfelder und Futterkräuter. Leider wurde derselbe in manchen Salinen dem Landmanne statt zur Düngung unter dem Viehsalze abgegeben und zu diesem Zwecke gemahlen, was das Viehsalz so sehr um seinen Kredit gebracht hat. C. Der Dornstein oder Dornschlag. Er bildet sich an den Dornen, Reisigbüscheln, der Gradierhäuser, in welchem man das Salzwasser dadurch stärker macht, dass man es über hohe, aus Reisigbüscheln zusammengesetzte Wände herablaufen lässt, wobei ein großer Teil Wasser verdunstet. Dabei setzen sich dann viele erdige, auch etwas salzige Teile an die Dornen an, und diese sind es, die man Dornstein nennt. Beim Wegnehmen der Dornen wird der Dornstein abgeschlagen und wie der Pfannenstein zermalmt oder zerstoßen und, da er die gleichen Eigenschaften besitzt, wie jener behandelt und angewendet. D. Der Pfannenschlamm. Dieser Schlamm senkt sich bei dem Sieden des Salzes nieder und wird, ehe er hart wird, ausgeschöpft und wie die beiden anderen, jedoch im flüssigen Zustande benutzt. Besser benutzt man ihn aber zum Übergießen der Salzasche, wovon gleich nachher die Rede sein wird. Diese 4 genannten Arten gehen gleichwohl im Handel unter dem Namen Düngsalz. E. Die Salzasche. Die Salzasche ist eigentlich ein Gemenge von Holz-, Torf- oder Steinkohlenasche und Salzteilen, welche hier der Vollständigkeit wegen angeführt wird. Den Hauptbestandteil bildet die genannte Asche, welche auf dem Herde unter den Salzpfannen zurückbleibt und, da die Pfannen bald mehr, bald weniger rinnen, mit Salzteilen untermengt, zuweilen damit vermengt oder mit Salzwasser angefeuchtet wird. Sobald sie wieder gehörig getrocknet ist, streut man sie auf die Felder. Sie dient mit Vorteil für jede Feld- und Gartenfrucht, als Weizen, Roggen, Haber, Gerste, Flachs, Hanf, Klee, Espasette, Buchweizen und auf Wiesen. Die aufzubringende Menge dieser Asche anbelangend, nimmt man gewöhnlich 8/6, ja bis zum Doppelten auf den Morgen, was natürlich ganz von der Beschaffenheit des Bodens abhängt. Unter dem Namen Salzasche verstehen andere aber auch die Asche, welche durch das Verbrennen der alten Dornen der Gradierhäuser nebst dem daran hängenden Dornenstein entsteht. Auch diese ist wirksam und darf mit Recht empfohlen werden. Wir können aber nicht unterlassen, hier auf eine andere Art von Salzasche aufmerksam zu machen, deren Bereitung und Verkauf nicht wohl anders als Betrug angesehen werden kann. Die Salininhaber vermischen häufig mit der Holzasche und dem Pfannenschlamm oder dem verdorbenen Salze abgebrochene Ofenwände und Schutt und übergießen das Ganze mit Salzwasser. Diese Salzasche oder dies Düngsalz ist sehr unwirksam und daher mag es wohl kommen, dass dies Düngmaterial an einigen Orten so hoch geschätzt, an anderen ganz und gar verworfen wurde. Der Fehler lag aber in dem Betruge der Verkäufer und in der Leichtgläubigkeit der Gutsbesitzer, die solche auf Treu und Glauben genommen hatten. Ende von Kapitel 5. Mineralische Düngerarten unter Abteilung 1 bis 9. Kapitel 5. Mineralische Düngerarten unter Abteilung 10 bis 17 aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damanz. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 10. Salpeter. Der Salpeter an sich und in reinem Zustande kann nicht als Pflanzendüngung angewendet werden, da er denselben nicht nützen, sondern schaden würde. Auch würde seine Kostbarkeit die allgemeinere Anwendung sehr erschweren. Sobald man ihn aber auf eine gute Art zersetzt oder mischt, wird er für das Pflanzenwachstum von Nutzen und kann sonach wirklich als Düngemittel gelten. Vor allem gehört hierher seine Auflösung oder Zersetzung in Wasser oder Mistjauche, womit man dann die Felder oder Pflanzen begießt. In mäßiger Menge angewendet, zeigt sich diese Auflösung von Nutzen. In größerer aber schadet sie. Die beste Art, ihn anzuwenden, ist die Mischung mit anderen düngenden Stoffen, wovon unten in den Düngergemengen die Rede sein wird. Nur wo die Kultur eine sehr hohe Stufe erreicht hat oder bei dem Gartenbau, kann ein so künstlicher und kostbarer Dünger mit Vorteil angewendet werden. 11. Gebrannter Ton. Der gebrannte Ton ist hauptsächlich in neuerer Zeit sehr empfohlen worden. Sind seine gepriesenen Eigenschaften wirklich so groß, so wäre es wohl der Mühe wert, größere und vielfältigere Versuche damit zu machen, da das Material und die Art, es anzuwenden, viele Kosten sparen würde. Das Brennen des Tons ist in vielen Fällen von offenbarem Nutzen, wenn nämlich der Boden zäh, kalt, zusammenhängend und feucht ist. Der Boden wird dadurch nicht nur lockerer und trockener, sondern auch fruchtbarer als vorher. Je sumpfiger, kälter und saurer das Erdreich ist, desto sicherer kann man auf den Nutzen des gebrannten Tons zählen. Man benutzt diesen Ton vorzüglich und mit vielem Nutzen auf Rüben, Kartoffeln, Mangold, Gerste, Saubohnen, Getreide, Flachs sowie insbesondere auf saure, moorige Wiesen. Die Menge des anzuwendenden Tons richtet sich nach der Beschaffenheit des Ackers und man braucht viel weniger auf guten als auf sauren Boden. Die Art, ihn zu bereiten, ist verschieden und wir führen hier die beiden besten Bereitungsarten an. Die erste ist die in England gebräuchliche, die man auch hin und wieder in Deutschland, namentlich in Holstein, antrifft. Hierzu macht man eine 20 Fuß lange, 3 Fuß tiefe und 3 Fuß breite Grube. An dem oberen Ende ist ein Bogen aus Backsteinen, der auf den Seiten der Grube ruht, 9 bis 10 Fuß lang ist und Öffnungen hat, um das Feuer durchzulassen. Die Öffnungen entstehen dadurch, dass man in gehörigen Zwischenräumen einen halben Backstein auslässt. An der vorderen Seite des Bogens ist eine starke, 2 Backsteine dicke Mauer, deren Grund in der Sohle der Grube steht. Sie ist 2 Fuß breiter als der Bogen, geht einen Fuß über denselben hervor und hat eine Erhöhung gegen ihn hin, ungefähr von 2 Fuß Weite. Der Bogen wird mit Lehm aufgebaut, die Mauer mit Kalk. Im Ganzen kostet das Ganze 5 bis 600 Backsteine. Füllt man den Ofen, so muss man mehr sehr Acht haben, dass der Ton hohl liege, damit das Feuer einen Durchgang habe. Diese Art zu brennen ist aber viel kostspieliger als die zweite Art. Sie ist vor einigen Jahren von Schindler vorgeschlagen worden und hat viel für sich, da sie mit der Wohlfeilheit auch Leichtigkeit in der Ausführung verbindet. Fußnote: Wer diesen Ofen genau beschrieben haben will, findet ihn in Schindler, das Brennen der Erde, Wien, bei Wallishäuser, 1832. Fußnote Ende. Nach seiner Angabe gräbt man einen Graben von 4 Klafter Breite, 10 Klafter 4 Fuß Länge und 2 Fuß 8 Zoll Höhe. An die Seitenwände des Grabens setzt man Tonklumpen aufeinander wie eine Mauer. Über diese lege man Reisig, Stecken und so weiter. Und auf diese wieder Tonklumpen. Liegt alles gehörig, so zündet man an. Nach dem Brennen lässt man den Ton 6 Tage lang abkühlen und zerstößt die Erde mit einem Stampfer zu Pulver, was wohl die beste Art ist. Das Pulver wird so nach auf einen Wagen geladen und über den Acker gefahren. Während des Fahrens streut man das Pulver mit einer Schaufel aus und eckt es unter. Andere ecken den Ton mit dem Samen unter. Die Zeit des Überstreuens richtet sich nach der Fruchtart und ist nicht genau zu bestimmen. Die Kosten eines solchen Ofens belaufen sich nach Schindlers Berechnung nicht viel über 5 Gulden, und dafür soll die Wirkung dieser Düngung außerordentlich sein. An dem Platze, an welchem gebrannt wurde, muss eine Vermengung mit nicht gebrannter Erde stattfinden, da sich sonst die Früchte aus Nahrungsüberfluss lagern würden. Fußnote: In dem 16. Bande, Heft 4 des Erdmannschen Journals für technische und ökonomische Chemie sind die beiden Verfahrungsarten heftig angegriffen und die Wirkung derselben, überhaupt des Tons, ganz geleugnet worden. Von Hermstedt sagt darin, der Tonmergel besitze an sich selbst keine nährende Kraft für die Pflanzen, sondern zeige sich bloß reizend und auflösend für die im Erdreich unwirksam gewordenen organischen Stoffe, den toten oder sauren Humus. Solange also Humus im Boden vorhanden sei, könne man ihn anwenden, sonst aber bleibe er ohne die geringste Wirkung, und dann erfolge das sogenannte Ausmergeln des Bodens. Um also Nutzen davon zu ziehen, müsse man das Mergeln des Ackers und seine Düngung mit organischem Dünger in verhältnismäßige Abwechslung setzen. Fußnote Ende. 12. Alte Wände. In manchen Gegenden Sachsens bedient man sich der alten Wände von Lehmhütten, und diese Düngungsart ist sehr beliebt. Allein diese alten Wände bestehen nicht bloß aus Lehm, der nur im geringem Maße beigemischt ist, sondern aus dreierlei Materialien. Erstens die Erde, die des Rasens entblößt ist, zweitens Lehm und drittens Stroh, das nass und nachdem diese Bestandteile gemengt sind, eingetreten wird und so die Bindung der Erde und des Lehmes bewerkstelliget. Haben diese Wände 10 bis 15 Jahre gestanden, so setzt sich an den Wänden derselben Salpeter an, der teils von der Luft oder den Ausdünstungen des Tierdüngers stammt oder dessen Keime vielleicht schon in der Erde lagen. Das Stroh ist verwest, ebenso die Graswurzeln der Erde und die Erde wie der Lehm durch die Zeit von den rohen Teilen befreit. Diese Mischung von vegetabilischen und mineralischen Stoffen kann nur der Vegetation zuträglich sein und befördert, wie es sich namentlich bei Wintergetreide gezeigt hat, die Fruchtbarkeit. Diese alten Wände müssen gepulvert und nur dünn ausgestreut werden, da man sonst Lagerkorn bekäme. 13. Der Mergel. Der Mergel besteht aus Kalk und Ton, enthält oft Sand und manchmal Gips. Je nachdem einer dieser Bestandteile in überwiegender Menge darin vorkommt oder je nach seiner Festigkeit heißt er Kalk, Ton, Sand, Gips oder Steinmergel. Von gleicher Ursache rührt auch seine Farbe her. So sieht der Kalkmergel gewöhnlich gelblich-weiß oder gelblich-grau aus. Der Tonmergel hat eine graue, braune oder rötlich-braune Farbe. Die Färbung des Sand- oder Kieselmergels geht ins bläuliche oder bräunlich-graue und endlich ist der Gipsmergel mehr schwärzlich oder schwarz-grau. Da der Nutzen aller Mergelarten ganz allein auf den Anteil von Kalk beruht, den sie besitzen, so sieht man leicht ein, dass sie nicht so wirksam sein können als der Kalk selbst. Die Mergelarten zerfallen von selbst an der Luft. Tun sie es nicht, so ist es ein Zeichen, dass es kein guter Mergel ist. Nur der Steinmergel macht hierin eine Ausnahme, da er wegen seiner größeren Härte längere Zeit zum Zerfallen braucht. Der Mergel passt beinahe auf alle Bodenarten, jedoch nach Maßgabe seiner Bestandteile mehr auf den einen als auf den anderen. So eignet sich der Tonmergel auf Sandboden, der Sandmergel dagegen eher auf Tonboden, der Kalkmergel aber auf jenen Boden, der an sich wenig Kalk enthält. Von allen Bodenarten aber ist es der Sandboden, für welchen das Mergeln hauptsächlich anzuwenden ist, und die Vorteile, die es gewährt, sind dabei nicht zu verkennen. Auch auf sauren und kalten Wiesen zeigt er sich von guter Wirkung, indem er die Unkräuter vertilgt und weißen Klee erzeugt. Da er wärmend ist, fördert er auf leichtem Boden den Kleewuchs, auf lockerem Grunde vermehrt er dagegen die Festigkeit und den Zusammenhang und hält die Feuchtigkeit mehr an. Ein ganz herabgekommener Acker kann durch ihn wieder verbessert und fruchtbar gemacht werden. Auf Boden, der keinen Lein, keine Erbsen, Wicken, Möhren, Gerste oder Reps tragen will, bringe man Mergel und man darf einer guten Ernte versichert sein. Klee gedeiht vorzüglich auf ihn und in manchen Gegenden Württembergs kann nur auf den Felder Klee gebaut werden, auf welchen zuvor gemergelt wurde, aber nirgends zeigt er sich wirksamer als auf Neubrüchen oder Wildland, wo er jedoch mit Vorsicht zu gebrauchen ist, da er diesen Boden ohne nachhaltigen Dünger so erschöpft, dass man später lange auf ergiebige Ernten verzichten muss. Seine Wirkung ist von längerer oder kürzerer Dauer, je nach seinem Gehalte, je nach der Art des Bodens, auf den er gebracht wurde, je nach der aufgewendeten Menge und endlich je nach den Verhältnissen und der Fruchtfolge, nach der er aufgebracht wurde. Hinsichtlich der aufzuführenden Menge rechnet man im Durchschnitt 36 vierspännige Wagen auf den Morgen, wenn er nämlich 9 Jahre lang nachhaltig wirken soll. Diese Menge verändert sich jedoch nach dem Gehalte des Mergels selbst, nach dem Boden, auf den er gebracht wird, nach der Bebauungsart und der Fruchtfolge. Wer mergelt und das weiter erhaltene Heu und Stroh in die Wirtschaft verwendet, mithin mehr Dünger als sonst erzeugt und diesen wiederum auf den Acker verwendet, wird sich überzeugen, dass eine Mergelgrube eine wahre Wohlstandsgrube ist. Wer aber mergelt und das weiter als sonst erzielte Futter und Stroh verkauft, wird sich bald an das alte Sprichwort des Ausmergelns des Ackers erinnern. Der Mergel wirkt nur, und das zwar in vermehrter Kraft, wenn ihm der Stalldünger nicht entzogen wird. Um ihn auf- oder unterzubringen, gibt es mehrere Arten, wovon wir hier einige anführen. Erstens, man gräbt den Mergel geraume Zeit vor der Ausfuhr aus, schlägt ihn auf Haufen und setzt ihn so der Witterung aus. Dies ist insbesondere bei dem Steinmergel vonnöten, damit er gehörig zerfalle. Ein weiterer Vorteil, den Mergel vor Winter auf Haufen zu bringen, ist der, dass man ihn dann auch bei der strengsten Kälte abführen kann. Eine Zeit, die umso passender ist, als man eben da sonst nicht viel in der Wirtschaft zu schaffen hat. Auch wäre man ohne dies Verfahren nicht imstande, zu jener Zeit den gewachsenen Boden aufzugraben. Zweitens, man führt den Mergel in die Nähe des zu düngenden Feldes auf große Haufen und bemergelt das Feld später, wenn die Früchte von demselben sind. Drittens, man bringt den Mergel sogleich auf das Feld, ladet ihn wie sonst den Stalldünger auf kleine Haufen ab und verwirft ihn mit der Schaufel. Er wird so nach scharf vereckt, flach untergepflügt und abermals mit der Egge verarbeitet, wo er sich dann, wie durch das nachmalige Pflügen, innig mit der Ackerkrume vermengt. Will man die Wirkung des Mergels verstärken, so muss man ihn wie Kalk brennen, was aber nur bei dem Kalkmergel mit Vorteil ausgeführt werden kann. Er wirkt dann fast ebenso wie der Kalk und lohnt dem Landmanne die gehabte Mühe reichlich. Es wird hierbei, wie auch bei dem Ton, aber vorausgesetzt, dass man Vorrichtungen zum Brennen besitze oder doch es ohne große Kosten bewerkstelligen könne. 14. Muschelmergel. Die Muscheln enthalten kohlensauren Kalk und mehr oder weniger tierische Teile, die ihre Wirkung verstärken. Dass sie gebrannt ein gutes Düngemittel abgeben, haben wir oben gesehen. Kommt nun dazu noch der Mergel, der an sich schon düngend ist, so lässt sich die gute düngende Eigenschaft dieses Muschelmergels nicht verkennen. Der Muschelmergel eignet sich hauptsächlich zu Sandboden, da er diesen, wie überhaupt auch jeden losen Boden, fester macht. Aber auch in jedem schweren Boden befördert er die Fruchtbarkeit sehr. Man wiederholt das Auffahren dieses Mergels von Zeit zu Zeit, nur mit der Vorsicht, dass er in mäßiger Menge angewendet wird. 15. Der Teichschlamm. Dieser Schlamm besteht meistens aus erdigen Tonteilen, worin die darin vorkommenden tierischen Bestandteile nur von geringer Bedeutung sind. Bei diesem Schlamme kommt es sehr darauf an, woher er komme. Kommt das Wasser aus fruchtbaren Gegenden in diese Teiche oder Gräben, so findet man eher darin düngende Stoffe. Der Schlamm ist ein guter, lang anhaltender Dünger, aber nicht immer gleich anwendbar. Er muss jedenfalls, wenn er ausgehoben und noch feucht ist, über Winter liegen bleiben, wenn er irgend mit Vorteil benutzt werden soll. Soll er gleich wirken, nachdem er aufgebracht worden, so muss er zwei Winterkälte und eines Sommers Hitze oder zweier Sommerhitze und eines Winters Kälte ausgesetzt worden sein. Dann aber verfehlt er auch nicht seine Wirkung sowohl auf Acker als auf Wiesen. 16. Ziegelmehl. Die Versuche mit diesem Lehmziegelpulver wurden zuerst in dem letzten Jahrzehnt angestellt und leisteten sowohl im Garten als auf dem Felde so wesentliche Dienste bei den meisten Feld- und Gartenfrüchten, dass man sogar bei einem ausgesogenen Haferstoppelfelde durch Anwendung desselben den zehnfachen Ertrag gelegter Kartoffeln erhielt. Nur auf Wiesen leistete er keine Dienste. Seine Wirkung zeigte sich im Allgemeinen sowohl im frischen, gedüngten als auch im vorjährig gedüngten und im ausgesogenen Boden und war so nachhaltig, dass man es im zweiten und dritten Jahre bemerken konnte. In Sachsen hat diese Düngung sich schon so ausgebreitet, dass man seit 1831 schon Ziegelmehl zum Verkauf bereitet. Für die Orte, wo dies nicht der Fall ist, genügt es, die Ziegelstücke auf eine stark befahrene Straße zu werfen und sie zermalmen zu lassen, um sie dann mit dem Fahrwegsdünger nach oben genannter Art zu benutzen. Aber auch ganz oder zerbröckelt auf den Acker gebracht, verwittern sie bald und tun es sogar bei dem Unterpflügen, wenn sie nämlich nicht zu tief in den Boden gebracht werden. Fußnote: Über die einzelnen Versuche bei diesem Mehle siehe Erdmanns Journal, Band 5, Seite 33, Band 6, Seite 347, Band 8, Seite 208 und 393, Band 10, Seite 86,